We love your glory. Wir lieben deine Herrlichkeit. Here in this place. An diesem Ort. We love your glory. Streck dich weiter aus. Streck dich weiter aus. Er ist hier mit seiner Herrlichkeit. Oh, sing es ihm, dass du seine Herrlichkeit liebst. Weißt du, es lagert sich immer mehr und mehr und mehr. We love your glory. We love your glory. We love your glory. Here in this place. Und ich sehe gerade wirklich, wie der ganze Raum erfüllt ist mit Engeln, die wirklich jedem Einzelnen gerade auch dienen. Ja? Das sind Engel im Raum, die dienen. Und was du auch hast, ja, egal was du gerade hast oder mit welcher Erwartung du gekommen bist, ja, hab diese Erwartungshaltung, ja, dass du es gerade jetzt empfängst, dass du es empfängst, dass du es bekommst. Weißt du, in seiner Herrlichkeit ist alles möglich. In seiner Herrlichkeit gibt es keine Finsternis. In seiner Herrlichkeit ist Gesundheit. In seiner Herrlichkeit ist Segen. In seiner Herrlichkeit ist Überfluss. Und dieser Überfluss ist hier. Er lagert sich immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr über dir. Du wirst eingehüllt in diese Herrlichkeit. Oh, da ist Herrlichkeit. Da ist Herrlichkeit. Und ich sehe auch, wie er weiter uns an sein Herz zieht. Wie seine Liebe gerade uns alle überspült. Ja, da ist ein Strom der Liebe, der direkt vom Thron ausgeht, der jeden Einzelnen gerade durchspült. Der dich durchspült, der alles abwäscht, was vielleicht noch da ist. Lass dich einfach durchspülen von seiner Liebe. Lass dich durchspülen von seiner Kraft. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh. Und weißt du, ich habe ein Bild gehabt. Ich habe ein Bild gesehen, wo Jesus im Grab liegt. Tot. Ja. Und dann kam diese Auferstehungskraft. Und alles wurde hell. Das ganze Grab wurde hell. Und Jesus ist zum Leben gekommen. Und er hat geleuchtet, er hat gestrahlt. Es war ein Licht, das war, mit den Augen kann man, ja, das kann man gar nicht definieren, ja. Er hat einfach gestrahlt, das ganze Grab hat gestrahlt. Es war Kraft da, es war Leben da, es war diese Auferstehungskraft war da, ja. Und ich habe dann gesehen, ja, wie diese Auferstehungskraft, ja, einfach gewirkt hat, wie er aufgestanden ist, ja, wie er aus dem Grab herausgegangen ist, wie alles geleuchtet hat. Und wie sich letztendlich die ganze Schöpfung gefreut hat. Jesus ist am Leben. Er lebt. Er ist nicht tot. Er lebt. Er lebt. Er lebt. Er lebt. Er lebt. Und dann habe ich gesehen, wie diese Auferstehungskraft in jedem von uns ist. Sie leuchtet in uns, sie ist in dir. Diese Auferstehungskraft, dieses Leben, dieses göttliche Leben ist in dir. Sie ist in dir, ja, sie ist in dir. Und dann habe ich gesehen, wie sie aktiviert wurde durch Jesus. Und ich habe gefragt, Herr Jesus, wie aktivieren wir diese Auferstehungskraft? Und er hat einfach nur gesagt, sei dir bewusst, dass ich in dir lebe. Sei dir bewusst, dass nicht mehr du lebst, sondern ich lebe in dir. Ich lebe in dir. Ich lebe in dir. Go on. Here in this place. diese Auferstehungskraft durch dich jetzt wirken. Lass diese Auferstehungskraft durch dich jetzt wirken. Ja, streck dich aus, streck dich aus, ja. Streck dich aus. Halleluja, da ist Auferstehungskraft in dir. Da ist Auferstehungskraft in dir. Da ist mehr, da ist mehr. Da ist die Kraft, die nichts, da kann nichts dagegen gehen. Keine Krankheit ist größer, nichts ist größer. Die Auferstehungskraft ist größer, Jesus ist größer. Halleluja. Wow, wow. We love your glory. Wow. We love your glory. In this place. We love your glory. Weißt du, Krankheit muss gehen in dieser Auferstehungskraft. Mangel muss gehen in dieser Auferstehungskraft. Schmerzen müssen gehen in dieser Auferstehungskraft. Gott ist größer. Jesus ist größer als all deine Herausforderungen. Alles, alles, alles, alles muss weichen in dieser Herrlichkeit. Alles muss weichen in dieser Herrlichkeit. Oh, lass es fließen. Lass es fließen. Und ich habe da noch einen Bibelvers dazu bekommen, aus Psalm 1, Vers 3, da heißt es, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt ihm. Halleluja. Und weißt du, dieser Bibelvers gehört dir. Er gehört dir. Er gehört dir. Wenn du an dieser Quelle angeschlossen bist, ja, diese Auferstehungskraft, wenn du dir bewusst bist, dass Jesus in dir lebt, dann wird diese Quelle niemals versiegen. Niemals wird diese Quelle versiegen. Du bist ein Baum, der zu jeder Jahreszeit Frucht trägt. Du trägst Frucht. Na, du verwelkst nicht. Du hast keinen welke Blätter an dir, sondern du bist derjenige, wo Frucht trägt. Ja? Du bist derjenige, der Sachen weitergeben kann aus dieser Quelle heraus, aus Jesus heraus. Ja? Aus dem heraus gibst du Dinge weiter in deinem Dienst, in deinem Beruf. Egal, wo du bist, du verwelkst nicht. Du trägst Frucht. Egal, wo du hinkommst. Egal, wo du hinkommst. Und alles, und es geht weiter, ja, und alles, alles, was du dir vornimmst, alles, was du dir zum Ziel setzt, aus dem Geist heraus, wird dir gelingen, wird dir gelingen. Es wird dir gelingen. Das ist das Wort Gottes und das zählt für dich. Und das habe ich so stark für heute Morgen, ja. Das sind Durchbrüche heute Morgen. Da ist Kraft heute Morgen. Da ist die Auferstehungskraft für dich heute Morgen, ja. Und alles, was du dir vorgenommen hast, egal was im Dienst ist, egal welche Herausforderungen vielleicht noch da sind, ja. Egal was, es wird dir gelingen. Das darf ich dir heute Morgen zusprechen. Da ist Durchbruch da. Da ist Durchbruch da. Da ist Durchbruch da. Da ist Durchbruch da. Weil nichts kann dieser Kraft widerstehen. Egal was, nichts kann dieser Kraft widerstehen. Jesus, Jesus ist größer. Jesus ist größer. Jesus ist stärker. Jesus ist stärker. Und deswegen, lasst uns da nochmal, let us play a song with Jesus. Was heißt Durchbruch auf Englisch? Breakthrough, a breakthrough song. Do you have a breakthrough song? So, so I think, ich denke wirklich, Gott ist da, um uns heute Morgen zuzurüsten. Ja? Gott ist da, um uns vorzubereiten auf die Zeit, die jetzt kommt, auf die Zeit, die jetzt bevorsteht. Und er sagt, du stehst wie ein Baum und du trägst Frucht. Du trägst Frucht. Halleluja. Shabarabba shikara. Shikaraba. You want a breakthrough? We break through. We have breakthrough. Yeah, we break us through. Yeah, breakthrough. Wir brechen durch. Yo! Woo! Come on! Sing a little louder than before. I wanna jump higher than before. I wanna shout a little louder than before. Freedom. Freiheit. Freedom. Freedom. sing a little louder than before. Lauter singen als zuvor. I wanna spin wilder than before. I wanna shout a little louder than before. Freedom! Sorry. Wisst ihr, wenn wir Glauben haben, dann sehen wir es noch nicht, aber wir tun so, ja, als ob wir es empfangen haben. Und deswegen, wenn du jetzt Umstände hast in deinem Leben oder Erwartungen hast, dann tu mal so, als ob du es empfangen hast. Und jetzt lass uns noch mal singen. Let us sing again. Halleluja. Ich habe noch zwei Sachen, die ich als Eindruck einfach hatte. Und die möchte ich kurz noch weitergeben. Die sind ganz stark. Ich habe ein Mädchen gesehen. Schwarze, längere Haare. Plus, minus 20. Und die Eltern, also ich weiß nicht, ob ich so sagen darf. Die Eltern kommen aus dem asiatischen Raum. Also das heißt, du hast asiatische Wurzeln. Und du betest und hast Hunger nach Gott. Also du hast starken Hunger nach Gott. Und du betest eigentlich die ganze Zeit, für Gott, auch Fürbitte, und du hast so einen starken Hunger auch nach Gott, dass er dir mehr begegnet, immer mehr begegnet, noch tiefer reinzieht dich. Ist da jemand hier im Raum? Plus, minus 20, Mädchen, trau dich. Es passiert auch nichts Schlimmes. Gott hat einfach ein Wort für dich und das würde ich gerne weitergeben. Genau, also wenn du da bist, dann komm runter, komm nach vorne oder mit der Hand winken, genau. Hier. Okay, kommst du kurz nach vorne? Okay, und das zweite Wort war, was ich noch hatte, ja, ist eine Mutter, habe ich gesehen, die hat keinen Kontakt mehr zu ihrem Kind und es ist irgendwie was vorgefallen in der Vergangenheit, du hast keinen Kontakt mehr, aber Gott möchte die Beziehung heilen. Also wenn das dich betrifft, dann komm bitte auch kurz nach vorne. Genau, und bei dir hatte ich einfach so das starke Wort. Ich habe dich gesehen, wie du gebetet hast. Ich habe dich so gesehen, auch auf den Knien so. Und ich habe einfach das starke Wort für dich. Gott wird dich mächtig gebrauchen. Gott segnet dich. Und er hat für dich vor, ich habe gesehen, wie ganz viele Menschen gekommen sind. Ja. Und du hast für Heilung gebetet und sie wurden geheilt. Und ich habe gesehen, wie du für Fürbitte in den Riss getreten bist. Und Menschen wurden zu Jesus geführt. Und das nur wenige, sondern ganz, ganz, ganz viele. Und ich habe da einfach so den starken Eindruck gehabt, dass so eine starke Gabe und einen starken Auftrag auf dir liegt von Gott. Und das möchte ich jetzt einfach freisetzen, wenn es okay ist für dich. Halleluja, Herr. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für sie, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass das, was du für sie geplant hast, in Existenz kommt, Herr, in Jesu Namen. Ich danke dir, dass du sie jetzt gerade zurüstest. Ich danke dir, Herr, für deine Kraft, für deine Stärke, Herr, für deine Weisheit, Herr. Halleluja, Herr. Lass es gelingen, was du für sie geplant hast, Herr. Ich danke dir, dass sie Hunderte, Tausende, noch mehr, Zehntausende von Menschen in dein Reich reinzieht, Herr. Ich danke dir für Zeichen und Wunder in ihrem Leben, egal wo sie hinkommt, in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Okay, und wer ist jetzt die Mutter mit den Beziehungen? Okay, sind doch ein paar. Okay. Dann streckt einfach mal eure Hand aus. Genau. Und ich bete jetzt von vorne. Und ich danke dir, Herr, da wo jetzt, wo kein Kontakt mehr ist, zu den Kindern und wo wirklich auch ein Leid da ist, ja, du siehst das Leid, du hast das Leid erhört und ich danke dir, Herr, dass du sie jetzt berührst, Herr, ich danke dir, dass wir jetzt in diesen Riss treten von dieser Beziehung, Herr, und ich danke dir und ich lasse deine Liebe fließen, Herr, deine Auferstehungskraft, deine Liebe lasse ich jetzt in diesen Riss reinfließen und ich danke dir, Herr, dass das jetzt geheilt ist, Herr, ich danke dir, dass wieder Kontakt zustande kommt, ich danke dir, Herr, dass Gesinnungen sich ändern, ja. Ich danke dir, Herr, dass zum Telefonhörer gegriffen wird, ja, und wieder ein Kontakt da ist, und zwar jetzt in Jesu Namen. Danke für deine Liebe, Herr, und alles, was der Feind versucht hat, einen Riss reinzubringen, sagen wir jetzt Stopp in Jesu Namen, und ich spreche deine Liebe rein, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Lasst uns Jesus noch so einen richtig kräftigen Applaus geben. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du bist einfach der Hammer. Und wenn du jetzt auf deinen Platz gehst, dann sagst du einfach zu deinem Nachbarn, wusstest du, Jesus ist der Hammer. So, when you find... Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ja, nehmt die Plätze ein, sucht euch einen Platz, wenn ihr noch keinen habt. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Okay, können die Ordner hinten schauen, da sind hinten noch Leute, die noch keinen Platz haben. Könnt ihr schauen, dass sie einen Platz noch bekommen? Da sind hinten noch Leute ohne Platz. Preist den Herrn. Halleluja. Ich hatte noch, bevor ich jetzt starte, auch einen starken Eindruck gehabt vor einem Lobpreis. Und zwar, wenn du an diesem Wochenende noch nicht geheilt wurdest von grauem Star, Schleier vor den Augen, Punkten oder einfach irgend so einer Augenkrankheit, die dein Gesichtsfeld einschränkt oder die dich beeinträchtigt beim Sehen, dann glaube ich, dass der Heilige Geist dich nicht nach Hause gehen lassen will, ohne dich zu heilen. Amen. Halleluja. Also wenn dich das betrifft, leg einfach mal ganz kurz deine Hand auf deine Augen oder dein Auge, je nachdem, ob es für eins oder beide ist. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir haben das gestern gehört, die Schuppen fallen von den Augen. Amen. Die Schuppen fallen von den Augen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. In dem Namen Jesus, Herr, danke ich dir, Herr. Herr, dass jeder Schleier, jeder Punkt, jeder Blitz, alles, was nicht da in diese Augen reingehört, so Floater, Herr, die so durchschwirren vor das Gesichtsfeld, in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, dass deine heilende, wunderwirkende Kraft jetzt hineinfließt. in diese Augen. Ja. Lass es hinein, in Jesu Namen. Frei. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Jetzt nimm die Hand weg und schau einfach mal ins Licht. Da kannst du es am besten sehen, ob der Schleier weg ist, die Punkte weg sind, was auch immer es war. Schau einfach mal rum. Und wenn dein Gesichtsfeld eingeschränkt war, schau einfach mal, wie es ist vom Gesichtsfeld her. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende, wunderwirkende Kraft. Halleluja. Wer spürt alles eine Veränderung? Wink, wenn du es merkst, wink einfach mit der Hand. Halleluja. Da ist jemand. Wo ist noch jemand? Wink einfach da hinten. 2, 3, 4. Auf der Empore sind da auch welche. Die 5. Halleluja. Halleluja, danke Jesus, 6, danke Jesus, 7, Halleluja, danke Jesus, da drüben auch 8, 9, Halleluja, danke Jesus, da auch, danke Jesus, danke Jesus. Pass mal auf, wer von euch, nur ganz kurz, wer von euch hatte einen Schleier auf den Augen und jetzt ist er komplett weg, jetzt ist der Schleier komplett weg, bei dir da hinten. Okay, wie lange hattest du den Schleier? Ha? Wie lang? 1 oder 2 Jahre. Jetzt ist er komplett weg. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Vater. Wir danken dir, Herr, dass uns die Schuppen von den Augen fallen. Amen. Jetzt kannst du mal, auch wenn du kein Augenproblem hattest, kannst du mal deine Hand auf deine Augen legen und sagen, danke, Vater, dass du mir Augen gibst zu sehen im Geist, was du siehst. Danke, Heiliger Geist, dass du mir die richtige Sicht gibst. Über dich, über mich und über diese Welt. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich möchte heute Morgen gerne ein bisschen zum Anfang, bevor wir zum Schluss auch eine Impartation-Zeit auch mit Katie da noch reingehen, möchte ich ganz kurz ein bisschen sprechen über dich. Amen. Ich möchte sprechen über dich und ich möchte sprechen über uns. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, über dich. Und sag zu deinem anderen Nachbarn, über uns. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte das tun anhand einer prophetischen Vision, die Gott vor 2700 Jahren etwa, 600 Jahren etwa, dem Propheten Zacharia gegeben hat. In dieser Vision hat er dich und hat er mich prophetisch gesehen. Und er hat gesehen, wo wir positioniert sind, wer wir sind. Er hat gesehen, was unsere Position in dieser Welt ist und was sich daraus ergibt. Und ich möchte dir das zeigen. Vielleicht hast du es noch nie so gesehen, aber ich möchte reingehen heute Morgen. Zacharia Kapitel 3. Du kannst es mitlesen, wenn du möchtest. Zacharia Kapitel 3. Ich lese es jetzt erstmal in der Neues Leben Übersetzung. Ja? Zacharia Kapitel 3. Das ist eine Prophetie, eine prophetische Vision auf den neuen Bund und auf Jesus und auf dich. Und im Zentrum dieser Vision steht Jeshua, der hohe Priester damals, zur damaligen Zeit. Ist auch kein Zufall, dass es der gleiche Name wie Jeshua, Jesus ist, weil er ist auch ein Vorschatten auf Jesus, aber er ist auch ein Vorschatten auf alle Söhne durch Jesus, also auf dich und mich. Und da heißt es hier: Dann zeigte der Herr mir Jeschua, den Hohenpriester, der vor dem Engel des Herrn stand. Zur Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeschua. Hast du auch schon mal erlebt, dass der Satan zu deiner Rechten stand und versucht, dich zu verklagen? Amen. Dir irgendwas ins Ohr flüstert und sagt, du genügst nicht, du schaffst es nicht, du kannst es nicht. Halleluja. Das war da auch so. Er stand neben Jeschua und verklagte ihn und er hat ihn angeklagt der Sünde, die er begangen hat. Und das ist ein prophetischer Vorschatten zum einen, ein prophetischer Vorschatten auf Jesus im Totenreich. Ja, als Jesus ins Totenreich runterging, er war für eine Sekunde, dachte der Teufel, jetzt hat er ihn. Amen. Warum? Weil die Sünde der ganzen Menschheit lag auf ihm. Und somit hatte war nicht nur eine Schlange, da waren viele Schlangen um Jesus rum. Amen. Und deswegen dachte der Teufel, er hat ihn und er kann ihn packen. Aber in diesem Moment, genau in diesem Moment, wo der Teufel dachte, das ist der Moment meines größten Triumphes, genau in dem Moment, sagt das Wort Gottes, wurde Jesus gerechtfertigt im Geist durch den Vater. Amen. Das steht 1. Timotheus 3, Vers 16. Er wurde gerechtfertigt im Geist durch den Vater. Und ich habe eine gute Nachricht für dich heute Morgen, indem Jesus im Totenreich gerechtfertigt wurde im Geist angesichts des Verklägers der Brüder. Genauso mit ihm gemeinsam wurdest du gerechtfertigt angesichts der Anklagen des Teufels. Amen. Halleluja. Jesus wurde für dich zur Sünde. Er nahm all das auf dich, wofür der Teufel auf sich, wofür der Teufel dich verklagen konnte. Er wurde für dich zur Sünde, damit du die Gerechtigkeit Gottes werden könntest in ihm. Amen. Halleluja. Damit du sagen kannst, so wie Jesus, Katie hat am Freitag davon gesprochen, wie Jesus gesagt hat, in mir hat der Teufel nichts. Amen. Und weißt du, an diesem Wochenende haben wir viel Schlangen entfernt und andere Dinge ausgetrieben und weggetan. Und weißt du, jetzt ist wichtig, dass du dir bewusst machst, hey, was ist eigentlich mein Stand im Geist? Weißt du, wenn wir über solche Dinge reden, wenn wir über Belastungen reden, wenn wir über dämonische Dinge reden, dann ist es nicht damit, um dich einzuschüchtern oder damit du jetzt nach Hause gehst und sagst, oh Hilfe, wahrscheinlich sind bei mir noch 5 Schlangen, ich weiß bloß nicht wo. Verstehst du? Dass du nicht mit diesem Bewusstsein nach Hause gehst, sondern dass du mit diesem Bewusstsein nach Hause gehst. Jesus hat für mich jedes Anrecht getragen und somit, wenn irgendeine Schlange an mich herankommen will, dann muss sie gehen im Namen Jesus. Ich habe Autorität, weil ich bin gerecht gesprochen. Ich bin gerecht gemacht durch das Blut Jesu Christi. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja, ich lese weiter. Und der Herr sprach zum Satan, und das ist genial, weißt du, das spricht er auch zum Satan über dich. Er sagt, ich, der Herr, weise deine Klagen zurück. Amen. Also, das ist ein Gerichtsurteil. Amen. Das ist der Richter des ganzen Universums, der sagt zu dir oder über dich, Sabrina, jede Klage über dich abgewiesen. Amen. Und du kannst deinen Namen einsetzen. Rosemarie, jede Klage über dich abgewiesen. Amen. Halleluja. Oh, ja, vielleicht seid ihr begeistert, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich bin begeistert. Halleluja. Amen. Halleluja. Pass auf, vielleicht bist du noch begeistert, wenn ich weiterlese. Er sagt nämlich, ja, der Herr, also der Herr spricht zum Satan und dann spricht der Engel. Und dann heißt es, ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, weist deine Klagen zurück. Denn dieser Mann ist wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer entrissen ist. Wow. Also, der Vater hat Jesus wie ein Holzscheit aus dem Feuer der Hölle entrissen, als er ihn gerechtfertigt hat und auferstehen hat lassen aus den Toten. Und er hat mit ihm auch dich herausgerissen aus dem Feuer der Hölle, aus dem Feuer der Sünde. Er hat dich zu einem Holzscheit gemacht und jetzt bist du frei. Halleluja. Halleluja. Weißt du, die ganze Welt geht auf dieses ewige Feuer zu, sagt die Bibel. Ja, sie nennt es, die Bibel nennt es Feuersee. Die ganze Welt geht auf dieses Feuer zu. Aber ich sage dir, nicht durch dein Verdienst, nicht durch das, was du getan hast, nicht durch das, was du tun kannst, nicht durch deine Qualifikation, sondern er selber, Gott, der Vater selber, hat dich gepackt, das Holzscheit, das schon im Feuer war, das Holzscheit, das sozusagen schon am Köcheln war, am Ankogeln, über dem Feuer dieser Welt, über dem Feuer der Sünde, dem Feuer des Gerichts, bereits am Kogeln war. Und der Vater hat seine Hand ausgestreckt und hat gesagt, rausgerissen. Amen. Halleluja. Oh, danke Jesus. Er hat dich herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Amen. Kolosser 1, Vers 13. Halleluja. Danke Jesus. Und es geht noch weiter. Preist den Herrn. Sag mal zu dem Nachbarn, du Holzscheit. Herausgerissen aus dem Feuer. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Halleluja. Nicht mal Brandgeruch ist an dir. Schaparaka Papa. Ja, du bist sowieso ein Holzscheit hier, guck. Amen. Nicht mal Brandgeruch. Halleluja. Ich lese weiter Vers 3. Es geht noch weiter. Jeschua, also Vorschatten für Jesus und Vorschatten für dich. Jeschua trug schmutzige Kleider. als er vor dem Engel stand. Das steht noch für die Belastungen, die noch auf deiner Seele drauf sind, die alten Prägungen der Vergangenheit, ja, wovon wir es jetzt hatten an diesem Wochenende, die Traumata und was weiß ich, bringt er noch mit. Gott spricht ihn gerecht, aber trotzdem hat er noch schmutzige Kleider. Aber jetzt geht es weiter. Und das heißt hier, deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Amen. Also wenn du noch nicht alles ausgezogen hast, dann zieh es jetzt mal nochmal aus. Halleluja. Jede Schicht, alles, was der Feind auf deine Seele gelegt hat, jede Prägung, jede Charakterverbiegung, was auch immer es ist, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jeschua sagte er, hiermit habe ich deine Sünde von dir genommen. Und jetzt kommt's. Und ich lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen. Amen. Halleluja. Das griechische Wort heißt auch Prachtgewänder. Prachtgewänder. Da bat ich, also Jesaja spricht auch in der Vision und sagt, ja, sie sollen ihm auch einen reinen Turban aufsetzen, was für die Reinheit der Gedanken spricht. Da setzten sie ihm einen reinen Turban auf und zogen ihm prächtige Kleider an, während der Engel des Herrn daneben stand. Kommt dir das bekannt vor mit den prächtigen Kleidern, die jemand angezogen werden? Kommt dir das so ein bisschen bekannt vor? Lukas 15, 22, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der nach Hause kommt. Was sagt der Vater zu ihm? Er sagt, zieht ihm Festgewänder an. Amen. An diesem Wochenende gibt Gott dir ein Festgewand, ein Ruhmesgewand, statt eines verzagten, versagenden, schweren Geistes. Amen. Er zieht dir ein Ruhmesgewand an und er sagt dir, hey, die Freude an deinem Herrn ist deine Stärke. Ei. Schakalaka. Jesaja 61,3. Das war Gebet in Sprachen gerade. Jesaja 61,3 heißt es, dass er uns Kopfschmuck statt Asche gibt, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines schweren, ich lese jetzt ausführlich nach der ausführlichen Übersetzung, statt eines schweren, beladenen und verzagten Geistes. Amen. Weißt du, wenn du heute Morgen noch hier bist und dir ist noch nicht der Turban der Gerechtigkeit so richtig zum Sitzen gekommen an diesem Wochenende, das Festgewand sitzt noch nicht so richtig, dann sage ich dir heute, bevor du hier weggehst, wird dir alles angezogen. Vom Gewand bis zum Turban, alles, was dazugehört, kommt auf dich und du wirst bekleidet mit diesem Festgewand, du wirst bekleidet mit diesem Prachtgewand. In Jesu Namen, ich spreche dir es zu und die Freude am Herrn ist deine Stärke. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Sag mal, danke, Vater, ich empfange mein Prachtgewand heute Morgen. Oh, mein Prachtgewand. Halleluja. Jesaja 61,10 heißt es, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele, auch deine Seele soll jubeln in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Wow. Wow. Sag mal zu deinem Nachbarn, gut siehst du aus. Halleluja. Sag mal zu deinem anderen Nachbarn, ein wunderbares Festgewand hast du an. Halleluja. Weißt du, es ist nicht dein natürliches Kleidungsstück, sondern es ist das Festgewand der Herrlichkeit Gottes. Es ist die Umkleidung mit der Herrlichkeit Gottes. Es ist die Bekleidung mit dem Mantel der Gerechtigkeit und es ist die Bekleidung mit dem Mantel der Herrlichkeit. Amen. Du gehst von hier bekleidet mit diesem Mantel der Gerechtigkeit und du gehst von hier bekleidet mit diesem Mantel der Herrlichkeit. Halleluja. Und jetzt pass auf, jetzt lese ich weiter. Es geht nämlich weiter. Das ist erst der Anfang. Amen. Erstmal die richtige Kleidung anziehen, ist immer wichtig. Ja? Es ist so, wenn du zu einem wichtigen Termin gehst, dann überlegst du dir auch vor, okay, was ziehe ich an? Ja? Du gehst jetzt von hier zu einem wichtigen Termin. Du gehst nämlich hinaus in die Welt. Amen. Halleluja. Und da ist es wichtig, dass du vorher gut angezogen bist. Amen. Dass du gut angezogen bist, sodass sie dich erkennen. Dass sie gleich von Weitem sagen, oh wow, wo kommt der her? Was hat der denn angezogen? Bekleidet mit Freude, bekleidet mit Herrlichkeit. Wow, der strahlt ja. Was ist denn das, was da kommt? Amen. immer schön gut gekleidet sein. Denk dran. Morgens, wenn du aus dem Haus gehst, denk dran, bin ich gut gekleidet. Und da meine ich jetzt nicht deine Garderobe zu Hause in erster Linie, die vielleicht auch, du solltest nicht in Unterhosen auf die Straße gehen, aber wichtig ist, dass du rausgehst in diesem Bewusstsein, hey, bekleidet mit den Kleidern des Heils. Halleluja, der Turban der Gerechtigkeit auf mir oder Helm des Heils oder wie auch immer, was auch immer dir besser gefällt. Kannst mit Helm rumlaufen oder mit Turban, ist egal. Hauptsache, es ist Herrlichkeit. Amen. Aber auf jeden Fall, du stellst sicher, hey, ich bin ein Träger der Herrlichkeit und so gehe ich in diese Welt. Amen. Und welche Schlangen mir dort auch immer begegnen, welcher Teufel mir dort auch immer begegnet, welche Atmosphäre mir dort auch immer begegnet. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Halleluja. Der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt gehen wir weiter. Vers 6. Halleluja. Dann sagte der Engel des Herrn feierlich zu Jeschua, also nachdem er ihn gerecht gesprochen hat, nachdem er ihn begleitet hat mit diesen Feiergewändern, sagt er, so spricht der Herr, der Allmächtige, wenn du dich an meine Wege hältst, ich spreche jetzt in der Sprache des neuen Bundes, wenn du in meinem Wort bleibst, mit anderen Worten, wenn du meinen Dienst recht versiehst, das heißt, wenn du dich einfach in Gemeinschaft mit anderen Christen begibst und einfach beginnst, Gott zu dienen, wenn du einfach das tust, was Gott dir sagt, ja, dann sagt er, dann sollst du, und jetzt lese ich, das ist besser in der Elberfelder, das lese ich jetzt in der Elberfelder, Vers 7, dann sollst du sowohl mein Haus, was ist sein Haus? Gemeinde, sollst mein Haus richten oder beaufsichtigen, also du sollst mit anderen Worten Autorität haben in meiner Gemeinde, Amen, du sollst Autorität haben und er sagt weiter, als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Wo spricht er hier davon? Die Vorhöfe des Tempels, das war für die Heiden. Amen. Er spricht von der Welt. Das heißt, er gibt dir Autorität an zwei Orten. Er gibt dir Autorität in der Gemeinde, gemäß dem Dienst, den du hast. Und du sollst dich nicht überheben über andere, die Gott über dich gesetzt hat. Das ist ganz klar. Aber er gibt dir Autorität für deinen Dienstbereich. Amen. Und genauso gibt er dir Autorität draußen in der Welt, in deinem Bereich. Amen. Er gibt dir Autorität in deiner Firma. Er gibt dir Autorität in deiner Stadt. Er gibt dir Autorität in deinem Business, er gibt dir Autorität in der Schule, er gibt dir Autorität im Gesundheitswesen, er gibt dir Autorität im Gerichtswesen, wenn du dort arbeitest, er gibt dir Autorität. Sag mal Autorität. Davon hatten wir es schon öfters. Das griechische Wort für Autorität im Neuen Testament ist meistens Exousia. Das ist diese richterliche Autorität, diese Gerichtsautorität, diese Vollmacht. Man kann es auch wie mit einer Polizeivollmacht vergleichen. Ja, wenn einer kommt und sagt, hey, Hausdurchsuchung, ja, dann sagst du nicht, ja, okay, kommen Sie rein, sondern sagst du, zeigen Sie mir erstmal Ihre Vollmacht, zeigen Sie mir erstmal Ihren Auftrag. Ja, ich lasse nicht mein Haus von jedem durchsuchen. Ja, aber wenn er eine Vollmacht hat, dann hat er Autorität. Und genauso hast du Vollmacht. Er gibt dir Vollmacht in der Gemeinde und er gibt dir Vollmacht außer der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Und jetzt kommt's, und da sind wir wieder bei dem, was ich gestern Nachmittag gepredigt habe. Und jetzt kommt's, jetzt sagt er nämlich weiter, und das ist das Allerstärkste von allem, das begeistert mich am allermeisten. Jetzt sagt er nämlich, und ich werde dir, Gott spricht, pass auf, stell dir die Szene auf, vor. Gott spricht von seinem Thron. Um ihn herum stehen die Engel. Um ihn herum ist die Herrlichkeit Gottes. Um ihn herum sind einfach die himmlischen Wesen, was soll ich, immer die vier lebendigen Kreaturen, die, keine Ahnung, 24 Älteste waren damals wahrscheinlich noch nicht da, keine Ahnung, aber was auch immer da im Himmel war zu diesem Zeitpunkt. Und aus dieser Position spricht Gott und er sagt, und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Mit anderen Worten, ihr seid so still, ihr habt es noch nicht verstanden. Ne? Halleluja. Ich muss es erklären. Was heißt es? Ich werde dir Zutritt geben unter diesen Engeln. Mit anderen Worten, ich werde dir Zutritt geben zu jedem Zeitpunkt direkt in meine Herrlichkeit. Ich gebe dir direkten Zugang in den Raum meiner Herrlichkeit. Ich gebe dir direkten Zugang in meinen Thronsaal. Ich gebe dir direkten Zugang zu mir. Du hast direkten Zugang zu meinem Herzen, zum Innersten meines Herzens. Was du sagst, zählt für mich. Amen. Halleluja. Ich werde dir Zugang geben. Das heißt, Gott verheißt dir, wenn du einfach in ihm bleibst und wie gesagt, keine Verdammnis, wenn du versagst, dann gibt es das Blut Jesu. Amen. Es gilt. Du bittest ihn um Vergebung. Es reinigt dich. Zuerst vergibt er dir, dann reinigt er dich. Du stehst frei, ohne Schuldgefühle, ohne Minderwertigkeit, ohne Verdammnis. Neu kannst du hinzutreten. Er stellt dich aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Judas, Vers 14. Amen. Er stellt dich aufrecht. Sag mal aufrecht. Also wir Christen müssen aufrecht laufen. Amen. Halleluja. Deswegen hat Katie gestern Abend die Leute mit Skoliose geheilt. Amen. Damit du aufrecht stehen kannst. Amen. Wir müssen aufrecht stehen als Christen. Halleluja. Er stellt mich aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Er gibt dir Zugang in das Allerheiligste. Und von dort empfängst du deine Bevollmächtigung, um die Vorhöfe zu beaufsichtigen, um deine Autorität wahrzunehmen im geistlichen Dienst, um deine Autorität wahrzunehmen in der Welt draußen. Von dort, weißt du, er hat uns bestimmt, Herrlichkeitsangeschlossene Söhne und Töchter zu sein. Amen. Die von seiner Herrlichkeit Pläne empfangen, Blaupausen empfangen, Ideen empfangen, Wege empfangen, Weisheit empfangen, ja, Dinge empfangen einfach, die hier auf der Erde freigesetzt werden sollen, nicht aus ihrem eigenen Verstand. Weißt du, er gibt dir nicht mit deinem eigenen Verstand sollst du Pläne machen. Also wir müssen, auch gerade als Gemeinde, so wichtig, ich weiß noch ganz am Anfang, als ich Pastor wurde, anfing, die erste Gemeinde zu gründen vor über 30 Jahren, da habe ich Pläne gemacht, habe ich genaue Pläne gehabt, wie die Gemeinde wachsen soll und so weiter, habe ich alles notiert und in einem Jahr so viel und in zwei Jahren so viel und so weiter. Das hatte ich damals von Yonggi Cho gelernt und bei ihm hat es ja auch funktioniert und es ist alles okay, aber weißt du, wenn du aus deinem natürlichen Menschen heraus Pläne machst, wenn du mit deinem Verstand Pläne machst, weißt du, dann wird es nicht funktionieren, nicht wirklich dauerhaft funktioniert, sondern was wir brauchen, sind die Pläne von oben. Amen. Sind die Pläne aus der Herrlichkeit. Amen. Sind die Pläne vom Himmel, ist der Download vom Himmel. Und deswegen sagt er, ich gebe dir Zugang in diesen höchsten Raum. Wann immer du morgens oder wann auch immer du das tust, tagsüber, dich hinstellst und beginnst, den Herrn zu preisen und zu loben, weil da lebt er drin, da wohnt er drin. Wenn du ihn beginnst zu preisen und zu loben, dann mach dir bewusst, er hat mir Zugang gegeben in sein Allerheiligstes. Er hat mir Zugang gegeben in die Herrlichkeit Gottes. Jetzt stehe ich in seiner Herrlichkeit und jetzt empfange ich aus seiner Herrlichkeit die Blaupausen für diesen Tag. Amen. Das ist unser Leben. Also ein herrlichkeitsorientiertes Leben. Söhne und Töchter des neuen Bundes leben vertikal orientiert nach oben. Amen. Von dort empfangen sie, was sie brauchen, um dann horizontal hier auf dieser Erde aktiv zu werden. Das ist auch wichtig. Manche vergessen, es gibt dann auch so Extreme, vergessen es dann, die sind nur noch da unterwegs und da kommt gar nichts mehr an. Das ist nicht so vorgesehen, sondern Gott gibt dir hier aus der vertikalen Verbindung, gibt er dir Pläne, um hier horizontal etwas zu bewirken, etwas zu verändern. Nur entscheidend ist, dass es von dort kommt. Amen. Paulus hat gesagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Die Lösung kommt nicht dadurch, indem du die Dinge hier auf dieser Erde herumwälzt und herumdrehst und schaust, wie kann es jetzt funktionieren, was können wir machen, was sagen die Bücher, was sagen meine Kollegen, was sagen diese und jene. Die letztendliche Lösung kommt nicht von dem, was auf der Erde ist, sondern von dem, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes. Amen, so heißt Kolosser 3. Denn ihr seid gestorben, sagt Paulus, Vers 2. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Da kommt's her. Da kommt's her. Mach mal so und sag, da kommt's her. Das musst du immer wieder bewusst machen. Das ist eine gute Bewusstseinsgymnastik morgens. Du streckst einfach so lange deine Hände aus, bis dir wieder bewusst ist, da kommt's her. Da kommt's her. Nicht von dem, was auf der Erde ist. Da kommt's her. Und dann ziehst du es runter und sagst, und hier setzt sich's frei. Amen. Halleluja. Und jetzt pass auf, jetzt wird's noch genialer. Was ist die Konsequenz, wenn du herrlichkeitsorientiert lebst? Was ist die Konsequenz? Vers 8. Er sagt, höre doch, Jeshua. Ich lese in der Neue Leben. Höre doch, Jeshua, du hoher Priester. Du und die anderen Priester, wie von euch wissen, dass wir alle Priester sind im neuen Bund, Amen. Luther hat es genannt, das Priestertum aller Gläubigen. Also, Du und die anderen Priester, die vor dir sitzen. Jetzt sagt er was Geniales. Oh, das gefällt mir so. Er sagt, ihr seid ein Wunderzeichen. Amen. Oder du kannst auch sagen, ihr seid Männer des Wunders. Und die Frauen sind inbegriffen. Amen. Ihr seid Söhne des Wunders. Ihr seid mit eurem Leben Wunderzeichen. Also herrlichkeitsorientierte Söhne und Töchter Gottes, sie erleben nicht nur Wunder. Ihnen folgen nicht nur Wunder. Ja, Jesus hat gesagt, diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Zeichen folgen. Dir folgen Wunder, ja? Amen. Aber noch mehr. Die Leute werden auf dich schauen. Sie werden dich beobachten. Und erwarte es nicht, dass es alles in einer Woche oder vier Wochen passiert. Also jetzt, du warst jetzt bei der Konferenz, okay, und jetzt die nächsten Monate werden alle um dich herum erkennen, was für ein gewaltiges Wunderzeichen du bist für diese Welt. Manche werden es vielleicht sofort erkennen, aber bei manchen braucht es eine Zeit, weil dein ganzes Leben gestaltet er um zu einem einzigen Wunderzeichen für diese Welt. Amen. Halleluja. Halleluja. Männer des Wunders sind sie. Jesaja 8, Vers 18 heißt es, sagt Jesaja, der Prophet Jesaja sagt etwas Ähnliches, sagt, alle die Kinder, die du mir gegeben hast, da spricht er als Messias sozusagen, da spricht er in der Position des Messias und sagt, die Kinder, die du mir gegeben hast, sie sind zu Zeichen und zu Wundern geworden. Amen. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein wandelndes Wunderzeichen. Sag mal zu deinem anderen Nachbarn, du bist ein Zeichen, das mich zum Wundern bringt. Amen. Halleluja. Weil so wird es sein. Amen. So wird es sein. Zeichen und Wunder. Halleluja. Halleluja. Und jetzt sagt er weiter, diese Wunderzeichen. Er spricht jetzt weiter in Vers 8 und er spricht von Jesus direkt. Er sagt jetzt, ja siehe, ich will meinen Knecht, den Spross genannt, kommen lassen. Der Spross im alten Bund ist immer Jesus, ist immer der Messias. Ja? Ich will den Spross kommen lassen. Und dann sagt er, denn siehe, den Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe. Und jetzt ist es interessant, auf einem Stein sieben Augen. Welcher Stein ist es mit den sieben Augen? Erinnerst du dich an Offenbarung Kapitel 5, wo davon die Rede ist, das Lamm, das auf dem Thron saß, mit den sieben Augen, welche sind die sieben Geister Gottes? Amen. Mit anderen Worten, er spricht hier vom verherrlichten Christus. Er spricht hier vom verherrlichten Messias. Er spricht von dem Stein, den die Bauleute verworfen haben, von dem Eckstein. Auf ihm sind sieben Augen, sind die sieben Geister Gottes. Er spricht mit anderen Worten vom Kommen des Messias. Und er sagt, siehe, ich will seine Gravur eingravieren, spricht der Herr der Heerscharen. Und jetzt kommt's. Und ich will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. Wow. Und jetzt pass auf, das ist passiert vor 2000 Jahren. Amen. Vor 2000 Jahren, an einem Tag. Am Tag, an dem Jesus gerechtfertigt wurde im Totenreich und auferstanden ist aus den Toten. An diesem Tag wurde die Schuld der ganzen Welt getilgt durch das Blut Jesu. Amen. Aber jetzt sage ich dir noch was, es haben noch nicht alle begriffen. Aber das Wort Gottes sagt, zum Beispiel Jesaja 66, Vers 8, ist davon die Rede, stellt Gott diese rhetorische Frage und sagt, sollte es möglich sein, dass eine ganze Nation an einem Tag neu geboren wird? Mit anderen Worten, nimm das zusammen, was ich dir bis jetzt gesagt habe. Gott sendet uns aus an diesem Wochenende als verteute, verstehst du das? Verteute, also mit dem Tau festgemacht in der Herrlichkeit, mit Superknoten festgemacht in der Herrlichkeit. In der Herrlichkeit verankerte, kannst du auch sagen. In der Herrlichkeit verankerte Wunderzeichen sendet er uns in diese Welt. Und rate mal was sein Plan ist. Sein Plan ist am Ende der Zeit, ganze Nationen in einem Tag zu wenden hin zu Jesus. Amen. Dass sie ihre Erlösung erkennen. Ja, Ägypten zum Beispiel heißt im Wort Gottes, wird an einem Tag zum Herrn kommen. Warum nicht Deutschland? Amen. Warum nicht Österreich? Warum nicht die Schweiz? Ich sag dir, es ist die Gemeinschaft der Wunderzeichen, die aus der Herrlichkeit Gottes kommen, die es bewirkt. Jesus hat gesagt, Matthäus 5, Vers 14, er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Amen. Wir hatten es vom Licht auch an diesem Wochenende. Ihr seid das Licht der Welt. Und dann sagt er noch was. Er sagt, die Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Von welcher Stadt spricht Jesus? Paulus sagt, dass das himmlische Jerusalem, also die himmlische Stadt, die Mutter der Gemeinde ist. Amen. Das heißt, für die Gemeinde Jesu hier auf dieser Erde gibt es ein Abbild im Himmel. Amen. Das Ziel der Gemeinde Jesu hier auf dieser Erde sollte sein, bis Jesus wiederkommt, so viel wie möglich vom himmlischen Jerusalem hier auf dieser Erde zu manifestieren. Amen. Dass so viel wie möglich vom himmlischen Jerusalem hier auf dieser Erde sichtbar wird. Wo wird es sichtbar? In der Gemeinschaft derer, die Gott herausgerufen hat. Das ist das griechische Wort Ekklesia. In der Gemeinschaft der Herausgerufenen. In der Gemeinschaft derer, die verankert sind in der Herrlichkeit Gottes und die Gott zu Zeichen und Wundern gemacht hat für diese Welt. Wo sie sich versammeln, da ist die Stadt auf dem Berg. Und ich sage dir was, sie kann nicht verborgen bleiben. Sie kann nicht verborgen bleiben in Deutschland. Sie kann nicht verborgen bleiben in Österreich. Sie kann nicht verborgen bleiben in der Schweiz. Sie kann nicht verborgen bleiben in Europa. Amen. Halleluja. Und ich sage dir noch was. Sie kann nicht nur nicht verborgen bleiben, sondern sie kann auch nicht überwunden werden. Das ist auch eine wichtige Verheißung. Ja, Matthäus 16, 18, wo es heißt, die Pforten der Hölle werden diese Ekklesia nicht überwältigen. Amen. Sie kann nicht überwunden werden. Warum? Weil Gott selber zu ihr steht. Schau, ich gehe nochmal zurück zu Sacharja 3, Vers 2. In der Hoffnung für alle klingt der Vers so. Als der Engel den Satan ermahnt, heißt es hier, aber der Engel sagte zu ihm, schweig Satan, der Herr verbietet dir das Wort. Und jetzt heißt es, er steht zu Jerusalem, seiner auserwählten Stadt und zu Jeschua. Amen. Mit anderen Worten, er steht zu dir und er steht zu seiner auserwählten Gemeinde. Er steht zur Ekklesia. Er steht zur Gemeinschaft der Herausgerufenen. Er steht zur Gemeinschaft der Wunderzeichen, die Söhne und Töchter Gottes sind, die in der Herrlichkeit verankert sind. Amen. Ich sag dir, eine Gemeinde, in der die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert, kann nicht überwunden werden. Weißt du, wenn du hörst, und es bricht mir das Herz, wenn ich so Sachen höre, oh, die Gemeinde hat sich gespalten und dann hat sie sich aufgelöst und dann ist dies und jenes. Und ich höre manchmal wirklich herzzerreißende Geschichten auch von Pastoren und Leitern. Ich bin der Letzte, der irgendjemand verurteilt, weil wir haben in unserer Gemeindegeschichte auch einige Sachen erlebt. Also nicht, dass wir aufgelöst, ja doch, 3 Tage wurden wir auch mal aufgelöst kurz und dann wieder eröffnet und so weiter. Also wir haben verschiedene Sachen erlebt. Ja. Deswegen, ich bin der Letzte, der irgendjemand richtet oder verurteilt. Aber ich sag dir was, die Gemeinde Jesu muss die Dimension der Herrlichkeit neu ergreifen. Und wenn sie das tut, wenn sie sich da festmacht, wenn sie diese Entscheidung trifft und sagt, hey, das ist unsere Priorität Nummer 1. Wenn sie sich entscheidet, diese Stadt auf dem Berg zu sein, nicht aus menschlicher Kraft, sondern weil sie die Dinge von oben empfängt und hier auf der Erde freisetzt. Weil sie sich entscheidet, ein Abbild des himmlischen Jerusalem mehr und mehr hier auf dieser Erde zu werden. Ich sagte, dann kann diese Gemeinde nicht überwältigt werden. Das ist so. Und das ist nicht von Menschen abhängig. Ich sag dir was, wenn ich eines Tages mal nicht mehr hier bin, was ich jetzt noch nicht für morgen erwarte, aber man weiß ja nie, vielleicht werde ich entrückt und du bleibst hier. Nein. Schabba. Aber ich sag dir was, wenn ich eines Tages mal nicht mehr hier sein werde, ich kann dir genau sagen, wie es mit Glory Life weitergeht. Wenn Glory Life diese Entscheidung beibehält, die wir grundgelegt haben hier bei Glory Life, nämlich dass die Herrlichkeit Gottes die Priorität für alles ist, was wir tun, dass wir herrlichkeitsorientiert leben. Ich sagte, dann wird die Gemeinde sowas von stark weitergeben, dann wird sie noch stärker werden. Wir haben nur ein Fundament gelegt und auf diesem Fundament wird ein noch stärkeres, größeres Haus gebaut werden. Amen. Das glaube ich. Halleluja. Und ich sag dir, in dieser Herrlichkeitsgemeinde werden Söhne und Töchter Gottes offenbar, werden Starke offenbar, kommen starke Säulen der Gemeinde hervor, kommen Evangelisten hervor, kommen prophetische Dienste hervor, kommen Befreiungsdienste hervor, kommen Heilungsdienste hervor, kommen Lobpreisdienste hervor, kommen Dienste für die Politik hervor, Dienste für die Wirtschaft, Dienste für das Erziehungswesen, Dienste für das Gesundheitswesen, kommen Dienste für Kinder hervor, Dienste für Jugendliche, Dienste für Senioren, Dienste für Kranke, Dienste für Alte. Also alle möglichen Arten von Diensten, alle möglichen Arten von Säulen, weil in einem solchen Haus der Herrlichkeit haben viele starke Platz. Amen. Halleluja. Weißt du, Gott hat uns die letzten Monate von einem weisen Geist geheilt. Hier bei Glory Life, einige von uns. Also ich hatte auch noch ein paar Reste davon, habe ich gemerkt. Ja. Und woran merkst du, dass du noch einen weisen Geist hast? Zum Beispiel, ich sage dir mal ein paar Dinge, jetzt wird es ganz still. Ist auch so eine Schlange. Woran merkst du, dass du einen weisen Geist noch hast? Ja, dass du dich zum Beispiel mit anderen vergleichst. Dass du eifersüchtig bist, wenn andere was haben, was du nicht hast. Und ich meine jetzt nicht ein positives Nacheifern im Sinne von, okay, wenn der das hat, dann kann ich das auch haben. Ich bin genauso ein Sohn wie der. Das ist positiv, verstehst du? Aber wenn du eifersüchtig wirst und gar andere verurteilen musst, richten musst, nur weil du dich minderwertig fühlst, dann hast du einen weisen Geist. Amen. Wenn du perfektionistisch bist, alles muss perfekt sein. Wenn du deine Anerkennung aus dem herausziehst, was du tust. Also, du musst dir nur mal fragen, würdest du das, was du momentan in der Gemeinde zum Beispiel, in der Gemeinde tust, auch tun, wenn niemand dich dafür je loben würde? Ich meine, hier in der Gemeinde wirst du natürlich gelobt. Amen. Amen. Aber wenn du nie gelobt werden würdest, wenn du nie Anerkennung kriegen würdest, würdest du dann trotzdem tun? Für wen tust du es? Tust du es für Anerkennung? Tust du es dafür, gut dazustehen? Tust du es dafür, um irgendetwas zu beweisen, irgendjemand zu beweisen, vielleicht im Hintergrund noch deinen Eltern zu beweisen oder irgendeinem Lehrer zu beweisen, der immer gesagt hat, aus dir wird nichts? Oder was auch immer, versuchst du noch irgendwas zu beweisen? Bist du vielleicht nur ein Workaholic und kannst nicht stoppen zu arbeiten, weil du denkst, ich muss einfach härter arbeiten als alle anderen, dann wird Gott mich anerkennen und dann werden die anderen mich anerkennen und dann werde ich meine Position einnehmen. Ich habe eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Ich habe dir gerade vorgelesen, Sacharja 4, Vers 7. Du hast deine Position im Vater schon durch das Blut Jesu Christi. Amen. Durch die Gerechtigkeit Gottes. Du bist schon dieser Sohn und mehr als das kannst du gar nicht mehr werden. Amen. Also sag mal zu deinem Nachbarn, du hast es geschafft. Halleluja. Weißt du, und Gott setzt uns frei von diesen Resten von weisen Geist, die uns noch in dieser Gebundenheit, aber weißt du, weisen Geist macht dich auch unsicher. Unsicherheit, immer unsicher, was ist die richtige Entscheidung? Nie zu einer Entscheidung stehen können. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast und irgendwie Schwierigkeiten kommen, dann nimmst du es sofort zurück und sagst, oh nee, war vielleicht doch falsch. Weißt du, wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann gibt es keinen Grund für Unsicherheit. Herrlichkeitsorientierte Söhne sind nicht unsicher, sondern sie hören von Gott und sie handeln danach. Und ich sag dir was, selbst wenn du dich verhört haben sollst, steht Gott trotzdem zu dir. Amen. Und er bügelt selbst noch deine Fehler aus, weil er nämlich für dich ist. Amen. Halleluja. Er steht zu dir. Ich habe es gerade gelesen. Er steht zu Jerusalem, seiner auserwählten Stadt. Das ist ganz witzig. Gott hat mir mal vor Jahren verschiedene Engel gezeigt, die er in meinen Dienst gestellt hat. Und das war eine ganz witzige Erfahrung, weil Gott hat mir verschiedene Namen von den Engeln gesagt und ich konnte mit keinem der Namen was anfangen. Und dann habe ich die Namen gegoogelt und habe die Übersetzung gefunden. Und es war wirklich, es war der Hammer. Es war so dermaßen passend zu meinem Dienst. Aber einer dieser Engel, den er mir gezeigt hat, ist jetzt egal, wie er hieß, aber das Ergebnis war, als ich es gegoogelt habe, war, das ist der Engel, der meine Fehler ausbügelt, der dafür abgestellt ist, dann, wenn ich einen Fehler mache, mich rauszuhauen. Amen. Das brauchst du, gerade auch im Wunderdienst, da brauchst du das. Da brauchst du manchmal einen Engel, der dich raushaut. Ich weiß noch einmal, das war noch während Corona, da stand ich auch hier auf dieser Bühne und da habe ich, war ein Wundergottesdienst und dann habe ich gefragt, wer hier im Raum braucht ein kreatives Wunder und ich habe spezifisch gesagt, wer hier im Raum hat zwei unterschiedlich große Füße, weil wir haben viele Wunder gesehen bei Leuten, die unterschiedlich große Füße hatten, also unterschiedlich große Schuhgrößen, sodass sie zwei verschiedene Schuhe brauchten. Und dann kam ein Mann nach vorne, ich habe ihn hier auf die Bühne geholt. In dem Moment, wo ich ihn auf die Bühne geholt habe, also ich hatte ihn rausgerufen, also ich war schuld, ja. Ich hatte ihn rausgerufen, in dem Moment, wo ich auf der Bühne stand, wusste ich, oh nein, der Mann hat überhaupt keinen Glauben. Das funktioniert nicht bei dem. Und so war es. Ich habe reingesprochen, nichts ist passiert. Ich habe gesagt, Herr, wo ist mein Fehlerausbügelengel? In dem Moment, wo ich das gebetet habe, ich stand immer noch vor dem Mann mit den beiden Füßen, in dem Moment schreit eine Frau oben auf der Empore und ruft und sagt, mein Bein ist gewachsen. Und ich sage, okay, und schaut sie hoch und sagt, was ist passiert? Und sie sagt, ich saß da vorne in der ersten Reihe auf der Empore, ich hatte zwei unterschiedlich lange Beine und als du da angefangen hast zu beten, dass sich die Längen angleichen, habe ich meine Beine so ausgestreckt und bumm, ist das Bein rausgewachsen und jetzt sind sie gleich lang. Wow, da dachte ich, danke Jesus. In dem Moment hat der Mann da vorne Glauben bekommen. Amen. Und ich glaube, es war so, dass einer der Füße wachsen musste, ich weiß es nicht mehr genau, oder einer schrumpfen, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall waren die Füße dann gleich lang, weil er hat Glauben bekommen und es ist geflossen, plötzlich ging es durch, von da oben hier runter. Aber weißt du, manchmal brauchst du einen Engel, der dich raushaut. Amen. Sag mal, danke für die Engel, die mich raushauen. Vielleicht brauchst du ja mehrere, ich weiß nicht. Bei mir hat er mir nur einen gezeigt, aber. Halleluja. Amen. Gott steht zu seinem Haus der Herrlichkeit. Amen. Gott steht zu den Söhnen der Herrlichkeit. Gott steht zu seiner Gemeinde. Und deswegen kannst du in dieser Sicherheit leben. Und weißt du, Gott führt uns zusammen in dieser Zeit. Und ich würde wirklich diesen Tipp geben, wenn du von weiter her vielleicht kommst und das hier ist nicht deine Heimatgemeinde, weil hier bauen wir ein solches Haus der Herrlichkeit. Hier leben wir herrlichkeitsorientiert seit Jahren, seit 14 Jahren konsequent praktizieren wir das und leben so. Und wir gründen Glory Life Zentren, also Herrlichkeitszentren an anderen Orten und Glory Häuser an anderen Orten, die genauso ausgerichtet und genauso geschult sind. Aber vielleicht kommst du von einem Ort, wo es das noch nicht so gibt. Und ich sage nicht, dass das nur Glory Life sein muss. Es gibt auch andere Gemeinden, die haben andere Namen und da ist auch die Herrlichkeit drin. Amen. Wir sind nicht die Einzigen. Aber ich sage dir was, wenn du irgendwo unterwegs bist, schau, dass du dich mit anderen verbindest, die in diese Richtung unterwegs sind. Amen. Schau, und wenn es am Anfang nur eine kleine Gruppe in deiner Region ist, ich weiß zum Beispiel im Osten, wir haben ein Glory House in Sachsen zum Beispiel, ja, da sind nicht so viele heiße Christen unterwegs, ja, da muss ich es erst sammeln, aber immerhin, ein Glory House ist schon da, preist den Herrn, sie haben sich gesammelt, zuerst waren sie alleine, oder zu zweit besser gesagt, haben sich verbunden, haben angefangen zu beten, haben gesagt, Herr, wir brauchen hier ein Herrlichkeitszentrum hier in Sachsen, und dann haben sie angefangen zu beten, und jetzt seit ich weiß nicht, wie viele Jahren es jetzt gestartet hat, 3 Jahre oder so etwa, ist gestartet. Und jetzt ist schon Glorious mit um die 10 Leuten oder so, glaube ich. Ja? Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Preist den Herrn. Weißt du, Gott baut seine Gemeinde. Gott baut kleine Abbilder des himmlischen Jerusalems hier auf dieser Erde. Du bist dazu bestimmt, deinen Platz einzunehmen. Weißt du, du bist dazu bestimmt, deinen Platz in der Gnade Gottes einzunehmen. Weißt du, es ist alles Gnade. Denk nie größer von dir als von diesem Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist. Du bist nicht mehr, weißt du? Und wenn du das mal vergisst, dann denk zurück, was du warst, bevor du bei Jesus warst. Das hilft mir gut, weißt du? Und es hilft auch manchmal dir zu überlegen, wie wäre es jetzt, wenn du von Jesus weggehen würdest und wieder dahin zurückgehen würdest, wo du vorher warst. Also dann weißt du, oh, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar, dass ich dieses Holzscheit bin. Ich bin so dankbar, dass ich aus dem Feuer herausgerissen bin. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Komm, dank mal dem Herrn, sag ihm mal, danke, Herr, dass ich aus dem Feuer herausgerissen bin. Halleluja. Danke, Herr, dass ich ein Sohn der Herrlichkeit bin. Danke, Herr, dass deine Verheißungen für mich gelten. Halleluja. Danke, dass du für mich bist. Wer kann gegen mich sein? Noch eine letzte Verheißung zum Schluss, Jesaja 49, Vers 17. auch eine Verheißung für diese himmelsorientierte Stadt, die Stadt auf dem Berg. Ach übrigens, das muss ich euch erzählen, als ich diese Botschaft vorbereitet habe, es war ganz interessant, ich habe gar nicht die Predigt vorbereitet, sondern es war einfach, ich habe das so einen Download bekommen, ich wusste noch gar nicht, wann ich das predige oder ob ich das predige, aber ich bekam so einen Download über Sacharja 3 und dann über Matthäus 5,14, wo es heißt, die Stadt auf dem Berg, die kann nicht verborgen bleiben. Und da kam plötzlich ein Lied in meinen Kopf. Ich habe dieses Lied bestimmt 50 Jahre oder knapp 50 Jahre nicht gesungen, weil als ich ein ganz kleines Kind war, hatten wir so eine Schallplatte und auf dieser Schallplatte war dieses Lied. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Lied kennt. Wir bauen eine neue Stadt und sie wird die allerschönste sein, von Paul Hindemith. Das ist ein bekannter Kindersong. Ja? Wir bauen eine neue Stadt, die soll die allerschönste sein, die soll die allerschönste sein. Amen. Wer kennt es? Eine Person, das ist ja der Hammer. Wow. Kannst du mal in YouTube gucken, da gibt es das. Amen. Wir hatten da eine Schallplatte zu Hause und ich habe das immer gesungen als Kind. Aber ich habe das, vielleicht habe ich es auch noch mit 8 gesungen. Ich weiß nicht, also vielleicht ist es nur 45 Jahre her, dass ich es nicht gesungen habe. Aber plötzlich, als ich diese Botschaft vorbereitet habe, war das so in mir. Wir bauen eine neue Stadt. Die soll die allerschönste sein. Komm, sing's nochmal. Wir bauen eine neue Stadt. Die soll die allerschönste sein. Die soll die allerschönste sein. Amen. Halleluja. Also diese Stadt auf dem Berg soll würdig sein des himmlischen Jerusalems dort im Himmel. Also muss sie die allerschönste sein. Amen, die allerschönste. Und jetzt habe ich dir noch eine letzte Verheißung für diese Stadt. Jesaja 49, Vers 17. Da heißt es, siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Mit anderen Worten, er hat unseren Schutz im Blick. Deine Erbauer eilen herbei. Amen. Kannst du sehen? Deine Erbauer eilen herbei. Deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir fort. Amen. Halleluja. Das haben wir an diesem Wochenende bereits erlebt. Die Zerstörer und die Verwüster ziehen fort. Es geht nicht um Menschen, ist ja schon klar, oder? Also die meisten gehen ohne Körper. Manchmal gibt es ein paar, die gehen mit Körper, aber okay. Die allermeisten gehen ohne Körper von den Zerstörern und Verwüstern. Die Erbauer eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir fort. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Amen. Ich glaube, dass Gott in dieser Zeit viele, viele ruft in diese Familie der Herrlichkeit. Ich glaube, dass Gott in dieser Zeit viele Söhne und Töchter ruft und sagt, hey, steh mit mir in meiner Herrlichkeit. Steh mit mir, regiere, herrsche, nimm deine Autorität wahr, nimm deine Position ein in der Gemeinde und in der Welt. Amen. Nimm deine Position ein. Sei dieses Wunderzeichen für diese Welt. Amen. Bist du bereit, dich da einbauen zu lassen vom Herrn in diese Stadt? Wir bauen eine neue Stadt. Die soll die allerschönste sein. Die soll die allerschönste sein. Wir bauen eine neue Stadt. Die soll die allerschönste sein. Die soll die allerschönste sein. Oh, wir bauen eine neue Stadt. Soll die allerschönste sein, die soll die allerschönste sein. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Let's go. Wenn eine neue Stadt, die soll die allerschönste sein, die soll die allerschönste sein. Yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay. Woo! Halleluja! Oh, jetzt wäre es super, wenn der Steve kommen würde. Where is Steve Swanson? Halleluja. Glory. Lass uns nochmal singen, come on. Wir bauen eine neue Stadt. Die soll die allerschönste sein. Die soll die allerschönste sein. Oh, bauen eine neue Stadt. Die soll die Allerschönste sein. Die soll die Allerschönste sein. Halleluja! Und du bist ein Teil davon. Glory! Yeah. Help, help, help, help, help. Glory. Halleluja. Halleluja. Streckt mal eure Hände aus in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Wie viele von euch können das sehen? Ich bin dieses Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen ist. Wie viele können das sehen? Ich bin bekleidet mit dem Prachtgewand der Gerechtigkeit. Wie viele können das sehen? Wie viele können den Turban sehen? Oder der Helm oder was auch immer du für eine Kopfbedeckung hast oder der Strohhut. Halleluja. Wie viele können sehen, dass Gott dich in seine Herrlichkeit gestellt hat? Aufrecht, frisch und mit Jubel in den Raum seiner Herrlichkeit. Amen. Und wie viele von euch sind bereit, ihren Platz einzunehmen in dieser neuen Stadt? Amen. In diesem Abbild des himmlischen Jerusalem hier auf der Erde. Wie viele sind bereit? Halleluja. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine herrlichsten Verheißungen, Herr, die du uns gegeben hast, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wirken in dieser Zeit, Herr. Danke, Herr, dass du dein himmlisches Jerusalem hier auf die Erde herunterkommen lässt, Herr. Und dazu rufst du dir Söhne und Töchter. Du rufst sie aus der Finsternis dieser Welt heraus. Und du versetzt sie in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Und du machst sie zu diesen gerechten Herrlichkeitsträgern. Du machst sie zu diesen Trägern der Substanz des Himmels. Du machst sie zu diesen Trägern dieser Substanz, die vom Himmel her auf diese Erde kommen soll durch sie. Mit anderen Worten, du machst sie offenbar in dieser Welt, aus deiner Herrlichkeit. Denn Kolosser 3, Vers 4 heißt es, wenn aber der Christus euer Leben geoffenbart wird, werdet auch ihr mit ihm geoffenbart in Herrlichkeit. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, für diese Zeit, in der wir leben dürfen, Herr. Danke auch für jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut, Herr. Es ist eine mächtige Stunde jetzt gerade hier, ein mächtiger Moment, ein heiliger Moment. Weil Gott ruft dich und Gott positioniert dich, deinen Stand einzunehmen. Halleluja. Und vielleicht hat Gott dich bestimmt, ein Leiter zu sein. Vielleicht hat Gott dich bestimmt, eine Säule zu sein in seiner Gemeinde. Vielleicht hat er dich bestimmt, jemand draußen in der Welt zu sein, der Verantwortung übernimmt für ganze Bereiche, für Firmen, für Arbeitsplätze, für Abteilungen, was auch immer. Halleluja. Halleluja. Wenn du das spürst, dass Gott eine Leitungsverantwortung auf dich gelegt hat, und verstehe mich jetzt in dem Moment nicht falsch, weil ich habe eine Lehre in unserer Glory Life Schule über einige Monate gehalten über geistliche Leiterschaft, und da habe ich immer wieder gesagt, wir sind natürlich als Christen alle geistliche Leiter, weil wir alle leiten Menschen um uns herum. Wir sind alle Wegweiser. Ja, diese Wunderzeichen sind Wegweiser hin zu Jesus, sind Leiter hin zu Jesus. Ja. Ja, es ist wie in der Physik, du kannst entweder ein Leiter sein oder du kannst ein Widerstand sein. Aber du willst kein Widerstand sein im Reich Gottes, oder? Amen. Und wenn du kein Widerstand bist, dann bist du ein Leiter. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes fließt durch dich durch. Amen. Und Menschen werden hingeleitet zu Jesus. Aber ich glaube auch, und wir werden gleich für alle beten, und auch Katie wird kommen und dann beten, aber ich glaube, dass es auch einige gibt. Und ich hatte spezifisch gespürt, dass einige hier sind und Gott hat dir wirklich einen starken Dienst aufs Herz gelegt in seinem Reich, ja, wo du etwas pionieren sollst, wo du etwas beginnen sollst in seinem Reich. Und du hast auch gestartet, aber irgendwie sind die Dinge zäh geworden. Ich weiß nicht, durch was, war es durch Hindernisse in Finanzen, war es einfach, dass du nicht die Beziehungen hattest, hattest, nicht die Verbindung hattest? Oder war es einfach, dass dir die Offenbarung bisher gefehlt hat, wirklich dieses herrlichkeitsorientierten Lebens? Aber du hast eine Bestimmung wirklich für einen starken Dienst im Reich Gottes, was auch immer das jetzt ist. Und du hast schon gestartet, aber irgendwie ist es zäh geworden und du kämpfst dich so voran oder bist vielleicht entmutigt oder frustriert oder was auch immer. Gott möchte dich heute Morgen neu ermutigen, neu salben und er möchte dich neu aufrecht in seine Herrlichkeit stellen, frisch und mit Jubel. Amen. Wenn dich das betrifft, wirklich jetzt nur diejenigen, die das betrifft, genau das, was ich gesagt habe, komm ganz schnell nach vorne. Komm ganz schnell nach vorne. Wenn dich das betrifft, Halleluja, genau das, was ich gesagt habe, komm ganz schnell nach vorne. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wirken. Ich danke dir für alle diese Säulen deines Königreiches, Herr. Ich danke dir für alle diese Dienste, die du zur Geburt bringen möchtest in dieser Zeit. Und weißt du, die Herrlichkeitsekklesia hier auf dieser Erde ist auch dazu bestimmt, wie eine Gebärende zu sein für Dienste, eine Gebärende zu sein für Söhne, eine Gebärende zu sein auch für starke Dienste, eine Gebärende zu sein für Männer und Frauen, die diese Welt verändern aus der Herrlichkeit Gottes heraus. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte euch, die hier nach vorne gekommen seid, ich möchte euch das zusprechen. Jesaja 49, 17 nochmal. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Weißt du bist im Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes. Psalm 32, Vers 8 heißt es, dass er uns leitet mit seinen Augen. Also du bist im Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes. Deine Mauern, sagt er, sind beständig vor mir. Das heißt, ich habe deinen Schutz im Auge. Und jetzt spreche ich dir zu, deine Erbauer eilen herbei. Halleluja. Was auch immer das ist, Ermutiger, Geldgeber, Männer und Frauen, die dich unterstützen oder einfach geistlich neue Energie, neue Salbung, neuer Mantel der Herrlichkeit. Deine Erbauer eilen herbei und deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir fort. Erhebe rings um deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich. Sie versammeln sich. Oh, und eilen herbei. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Werk. Oh, danke, Jesus. Oh, Vater, in dem Namen Jesus breche ich, Herr, Frustration, Herr. Ich breche Depression, Herr. Ich breche jede Form von Entmutigung, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Ich danke dir, Vater, Herr, dass jede... Oh, ich spüre das gerade. Lass uns gemeinsam, wirklich, lass uns gemeinsam, alle zusammen, lass uns Verzögerung von diesen Söhnen und Töchtern wegbrechen, die hier vorne sind. Verzögerung. Weißt du, in Amos 9, Vers 13 ist eine Prophetie auf das Zeitalter der Herrlichkeit. Amos 9, Vers 13 heißt es, über diese letzte Zeit, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran. Und wer sich auskennt mit der Ernte in Israel, der weiß, der Pflüger ist im November und der Schnitter ist normalerweise im April. Aber der Pflüger rückt nahe an den Schnitter heran. Das heißt, November bzw. April rückt an November heran. Halleluja. Und der Traubentreter, das ist im September, rückt an den Sämann heran, das ist im November. Und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. Da werde ich das Geschick meines Volkes wenden. Halleluja. Und Vater, ich danke dir, Herr, für eine geistliche Wende im Leben dieser kostbaren Söhne und Töchter. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Ich danke dir, Herr, dass du eine geistliche Wende bewirkst, gerade jetzt in Jesu Namen. Oh, oh, komm mit diesem Geist der Beschleunigung gerade jetzt. Komm mit diesem Geist der Beschleunigung gerade jetzt. Oh, komm mit diesem Geist der Beschleunigung gerade jetzt. Oh, komm mit diesem Geist. Oh, komm mit diesem Geist der Beschleunigung gerade jetzt. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Komm mit diesem Geist der Beschleunigung gerade jetzt. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Empfang es, empfang es, empfang es da, wo du bist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Auch wenn ich dir nicht persönlich die Hand auflege, aber empfang es in Jesu Namen. Da ist dieser Geist der Beschleunigung. Du bist in dieser göttlichen Zeitmaschine. Halleluja. Oh, Beschleunigung, Beschleunigung. Oh, Beschleunigung, Beschleunigung. Oh, Beschleunigung. Oh, Beschleunigung. Oh, Beschleunigung. Halleluja. Oh, Beschleunigung. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, blase, blase in diese Leben hinein. Blase in diese Leben hinein. Blase, blase, blase. Blase all den Staub weg. Blase all den Sand aus dem Getriebe jetzt in dem Namen Jesus. Blase hinein, Heiliger Geist. Blase hinein, Heiliger Geist. Halleluja. Und Vater, ich bete noch ein Gebet für alle die, die jetzt hier vorne sind. Und ich bete, Vater, dass du sie mit geistlichen Vätern und Müttern verbindest, Herr. Dass du sie mit Männern und Frauen in ihrem Umfeld verbindest. Herr, die sie weiterführen, Herr. Herr, die ihnen auf die nächste Stufe helfen. Die sie nach oben ziehen, Herr. Herr, die ihnen helfen, ihre Berufung noch klarer zu erkennen, Herr. Die ihnen helfen, noch klarer zu erkennen, wofür sie bestimmt sind. Oh, ihr seid nicht bestimmt, einfach nur unabhängig irgendetwas so vor euch hinzumachen, sondern ihr seid eingebettet im Leib Christi. Vielleicht hast du dich manchmal alleine gefühlt, vielleicht hast du dich manchmal verlassen gefühlt, aber ich sage dir, deine Erbauer eilen herbei. Du bist nicht verlassen, du bist nicht allein. Gott hat dich im Blick. Halleluja. Verbinde dich mit den Menschen, die er dir schickt. Verbinde dich, verbinde dich geistlich mit denen, die er dir zeigt. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Oh, wir danken dir, Vater. Oh, wir danken dir, Vater. Oh, wir danken dir, Jesus. Okay, Katie, why don't you come up right now and help me? Hallelujah. Und Joshua, übersetzt sie. Wo ist Joshua? Halleluja. Halleluja. Und Korabasia. Do you have anything that you want to pray over those? Did you hear what I was saying? Yeah. Okay. Praise God. Thank you, Lord. Korabasia. I want you to put your faith. Das Mikro bitte. Das Mikro bitte. Halleluja. Ist an? Ist nicht an. Oh, there's another one. This one works. Ich möchte, dass ihr euren Glauben on right now auf das Jetzt setzt. In this holy moment. In diesen heiligen Moment. That the Holy Spirit, dass der Heilige Geist, is first hovering over you, über euch lagert, and then saturating into you, und sich in und euch komplett erfüllt, the power, die Kraft, for you to have breakthrough, dass du Durchbruch haben kannst in any area of your soul, in jeder in jedem Bereich deiner Seele, that would be holding back your ministry, die deinen Dienst noch zurückhält, or your assignment, oder deinen Auftrag. Amen. That could be das könnte, in erroneous thinking, das könnte noch falsches Denken sein. It could be you have a behavior pattern that's holding you back. Oder es könnte ein Verhaltensmuster sein, das dich noch zurückhält. It could be that there's something in your emotions. Es könnte sein, dass da etwas in deinen Gefühlen ist. That's stopping you. Das dich davor aufhält. From prospering and being in health, even as your soul prospers. Erfolgreich zu sein und in guter Gesundheit sein, während es deiner Seele auch gut geht. I want you to do a prophetic act. Ich möchte, dass du einen prophetischen Akt jetzt mit mir machst. Put your hands on your heart like this. Setz deine Hände auf dein Herz so. Like this, together. Genau, so wie ich das mache, ja. And then I want you to open your hands. Und dann möchte ich, dass du deine Hände so öffnest. And ask the Holy Spirit. und den Heiligen Geist bittest, dass er in dein Herz kommt and target the very thing und genau die Dinge angreift in deiner Seele, that's stopping you from being catapulted die dich davor zurückhalten, to the next level. Ins nächste Level zu katapultiert zu werden. Seid ihr bereit? As you do it, I'm going to be decreeing over you. Also während ihr das tut, werde ich über euch sprechen. Open. Also öffnet euer Herz. Open your heart. Now, Holy Spirit, go into their hearts right now. Heiliger Geist, go into their hearts right now. Into their hearts right now. In ihre Herzen. Fill their hearts right now. Find everything inside of them, Holy Spirit, that would cause them to be stagnant, to be alles, was sie zurückhält, was diese Verzögerung bewirkt. Öffne ihre Herzen. Fülle. Fill. Fülle. Fill their heart. Fülle ihre Herzen. Fill. Fülle ihre Herzen. Fill. Fülle ihre Herzen. Fill their hearts. Fülle ihre Herzen. Fill. Fülle ihre Herzen. Fill. Find those places. Finde diese Orte, that are stopping them, die sie zurückhalten, from entering in, davon einzutreten, to your fullness, in deine Fülle. Right now. Gerade jetzt. Holy Spirit. Heiliger Geist. Don't leave them. Lass sie nicht zurück. In the state they're in. In diesem Zustand, in dem take sie jetzt them sind. Nimm sie. To the next level. In das Amen nächste Level. Penetrate. Yes. Durchdringe to the sie place, yes, sie an den Ort of resistance, yes, der, wo der Widerstand break ist und brich es out of their soul, aus, yes, ihrer Seele. Remove, yes, lösche every aus roadblock, alles, was sie blockiert. Remove, lösche every aus hindrance, yes, alles, was sie remove zurückhält. Stagnation. Die Betäubung. Das kann jeder im Raum übrigens für sich nehmen. Jeder, auch wenn du hier entferne bist, Schmerz, kann jeder nehmen für sich. Loneliness. Yes. Entferne Einsamkeit. Remove. Einfach für diese Berührung. Rejection. Entferne Ablehnung. Remove. Entferne Depression. Yes. Depression. Remove. Entferne Fear. Yes. Furcht. Remove. Entferne, yes, Hatred. Hass. Yes. Entferne Anxiety. Angst. Yes. Remove. Entferne Doubt. Zweifel. Yes. Fill them. Füll sie. Fill, yes, them. Füll sie. Fill, yes, them. Füll, yes, sie. Yes. Yes. Fill them. Fill, fill, fill sie. Fill them. Füll sie. Fill them. Füll sie. Fill them. Füll sie. Fill them. Füll sie. Fill them. Füll sie. Fill them. Füll sie. Fill them. Füll sie. Fill them. Füll sie. Now pray softly in tongues. Just pray softly in your spirit. Okay, jetzt bete ganz leicht mit deinen Zungen. Oh, Gaben des Geistes werden aktiviert. Gaben des Geistes werden in dir aktiviert. Jeder Einzelne, auch hier im Raum, das gilt für jeden Einzelnen. Gaben von Heilung, Gaben von Wunderwirkung, Gaben, prophetische Gaben werden aktiviert hier im Raum, an verschiedenen Orten. Pioniergaben werden aktiviert, Gaben für Kinder, Gaben für Jugendliche, Gaben für bestimmte Bevölkerungsgruppen, Gaben für bestimmte Dienste auch in der Welt, Gaben für Geschäftsleben, Gaben werden aktiviert in dir gerade jetzt. Gaben werden aktiviert, Gaben werden aktiviert. Die Söhne und Töchter werden offenbar. Die Söhne und Töchter werden offenbar. Oh. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra Der ganzen Gruppe einfach wie ein Mantel von Scham gesehen. Und Gott möchte diesen Mantel wirklich wegnehmen. Er möchte dich freisetzen von jedem Mantel von Scham. Bist du bereit? Streck dich aus. Halleluja. Streck dich aus. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus befehle ich diesen Mantel von Scham, den der Feind auf die Menschen gelegt hat, diesen Mantel von Scham zu brechen, jetzt zu gehen in dem Namen Jesus. Sagen, weg mit diesem Mantel von Scham, raus mit diesem Mantel von Scham, weg mit allem, was der Feind auf dich gelegt hat, womit er dich angeklagt hat oder dich Versager genannt hat. Weg mit dieser Scham, weg mit dieser Lüge in dem Namen von Jesus. Sei frei und los, sei frei. Frei und los, frei und los von Scham, frei und los von Scham, frei und los von Scham, lass es los, lass es los, lass es los, lass es los, lass es los, lass es los, lass es los, es gehört nicht zu dir, es gehört nicht zu dir, es gehört nicht zu dir, es gehört nicht zu dir, es gehört nicht zu dir. Statt eines verzagten Geistes. Yes. Empfang es. Halleluja. Halleluja. Oh. Wir sind die Söhne Gottes. Wir sind die Söhne Gottes. Wir sind die Söhne Gottes. We are the sons of God revealed. All creation groans. All creation groans. Die ganze Schöpfung seufzt und wartet auf die Söhne Gottes. We are the sons of God revealed. Right? Amen. Wir sind die Söhne Gottes. We are the sons of God. Wir sind die Söhne Gottes. In uns. Sons of God. Söhne Gottes. All creations go. Die ganze Schöpfung stöhnt und seufzt und wartet auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung sehen sie. Wir sind diejenigen. Wir sind diejenigen. Komm, streck deine Hände aus. Wir sind diejenigen. Gott, wir sind die Söhne Gottes. Wir alle sind. presence of God hier auf der Erde. We are the sons of God revealed. All creations grow. Und die ganze Schöpfung sehnt sich für die Offenbarung. Für uns durchzubrechen. Einfach für euch. Nach euch. Ich bin nicht mehr länger ein Knecht der Angst. A son of God, no longer slave to fear. I'm a son of God, no longer slave to fear. I'm a son. Lass uns das nochmal zusammen singen und lass uns dabei an den Händen nehmen. Lass uns einmal die Hände nehmen in der Luft, weil wir sind nicht nur als einzelne Söhne Gottes, sondern wir alle gemeinsam sind diese Herrlichkeits-Ekklesia. Let's sing it one more time, the whole thing, just with the hands lifted, because we are one fellowship, we are one Ekklesia. Wir sind eine Gemeinde, wir sind die regierende Körperschaft Gottes hier auf dieser Erde. Diese Herrlichkeitsekklesia ist die regierende Körperschaft Gottes auf dieser Erde. Du bist bestimmt, mit dem, dessen Hände du jetzt rechts oder links hältst, gemeinsam zu regieren hier auf der Erde und die Herrlichkeit Gottes aus dem Himmel hier auf dieser Erde sichtbar zu machen. So let it sing, let us sing it one more time. Save to fear. I am Er ist der Herr dieser Gemeinde, er ist der Herr dieses Herrlichkeitszentrums und er ist der Herr all der anderen Herrlichkeitszentren an anderen Orten. Er ist der Herr seiner Gemeinde. Halleluja. Was für ein Vorrecht, zu seiner Gemeinde zu gehören. Wow, was für ein Vorrecht, ihn gemeinsam anzubeten. Was für ein Vorrecht. Halleluja. Hey Steve, what about blessing all the people who have a call to worship? Ich habe den Steve gebeten, dass er einfach alle die wirklich eine Berufung haben für Lobpreis, wirklich ihn, ich meine, wir haben alle eine Berufung für Lobpreis, wir sollen ihn alle loben und preisen. Aber ich meine, ja, right. Also die, or who are called to be on a worship team, that's what I'm saying. So. You don't need to lay hands on everybody. No, just from here. Because yeah. We're all called to be worshipped. Yeah. Amen. Nein, er wird von hier vorne beten, einfach für alle die einfach wissen, entweder du bist schon in einem Lobpreisteam oder du weißt, dass du eine Berufung hast, auf der Bühne in einem Lobpreisteam zu dienen. Das heißt, wenn du auf der Bühne singen willst, dann solltest du einigermaßen singen können. Wenn du auf der Bühne was spielen willst, dann solltest du einigermaßen spielen können oder dringend üben. Halleluja. Amen. Wenn dich das betrifft, dann dürft ihr einfach nach vorne kommen, dann dürft ihr Platz machen, die anderen dürft ihr nach vorne kommen und der Steve wird noch für euch beten von vorne. Er wird euch jetzt, you won't lay hands on them, just pray for you. Yeah, I feel a song for you from the Father's heart. Ich spüre, da ist ein Lied für euch von meinem Herzen. You'll have to interpret. Yeah. Halleluja. Singe ein Lied. Dance your dance. Tanze deinen Tanz. Play your instrument. Spiel ein Instrument. Wow. Give your gift. Gib deine Gabe. Give your life. Gib dein Leben. To this call. Dieser Berufung. Cause I've created you. Weil ich habe dich erschaffen mit einer Bestimmung, meinen Namen zu verherrlichen. Und wenn du deine Bestimmung erfüllst, dann segne das mich. Also sage ich jetzt, dass ich dein Herz berühre. Amen. Oh, yes, Lord. einen ganz neuen Start einatme. Du wurdest erschaffen. Du wurdest erschaffen. Du wurdest zu meiner Freude erschaffen. Meine Freude. Sing dein Lied. Tanze deinen Tanz. Spiel dein Instrument. Bring deine Gabe. Leg es hin. Zu meinen Füßen. Das habe ich in dich hineingeatmet. Und darum gebe ich dir noch mehr. Das ist eine Berufung auf deinem Leben. Die Berufung, dein Leben scheinen zu lassen. Vor mir scheinen zu lassen. Shine before me. Vor mir zu erstrahlen. Shine before me. Vor mir zu erstrahlen. Halleluja. Go to shine. Geh und strahle. And I want you to respond to the word by saying. Und dann möchte ich, dass ihr darauf antwortet, indem ihr singt. This is who I am. This is what I do. Das ist, wer ich bin, und das ist, was ich tue. This is who I am, and this is what I do. Das ist, wer ich bin, und das ist, was ich tue. This is who I am, and this is what I do. Das ist, wer ich bin, und das ist, was ich tue. I was created to worship. Ich wurde erschaffen, um anzubeten. To worship. Ich wurde geschaffen, um anzubeten. This is who I am and this is what I do. Das ist, was ich bin und das ist, was ich tue. This is who I am and this is what I do. Das ist, wer ich bin und das ist, was ich tue. This is who I am and this is what I do. Das ist, wer ich bin und das ist, was ich tue. Ich wurde erschaffen, um anzubeten. Um dich anzubeten. Das ist, wer ich bin und das ist, was ich tue. Das ist, wer ich bin und das ist, was ich tue. Das ist, wer ich bin und das ist, was ich tue. Ich wurde geschaffen, um anzubeten. Um dich anzubeten. Geschaffen, um anzubeten. Um dich anzubeten. Und ich höre, wie der Herr das über euch singt. Ich habe dich zuerst auserwählt. Weil du bist mein Verlangen. Ich habe dich zuerst ausgewählt. Und ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nicht verlassen. Du gehörst mir. Und ich gehöre dir. Du gehörst mir. Und ich gehöre dir. Und ich habe dich zuerst auserwählt. You are my desire. Du bist mein Verlangen. I chose you first. Und ich habe dich zuerst auserwählt. And I will never leave you. Und ich werde dich nie verlassen. I will not forsake you. Ich werde dich nicht verlassen. Du bist mein. I am yours. Ich bin dein. You are mine. Du bist mein. I am yours. Ich bin dein. So Lord, I bless all the Levites of the temple. Herr, ich segne all die Leviten im Tempel. All those are called to glorify. Alle die, die berufen sind, dich zu verherrlichen und anzubeten. Lord, and I honor the sacrifice that they've made. Und ich ehre das Opfer, das sie bringen. That they put in, die Zeit, die sie dahin rein investieren. To work on their craft, to get in touch with you, to connect with you, Lord, on an intimate basis. Um daran zu arbeiten, um intimer mit dir zu werden. And Lord, I pray for even more of a deeper connection. Und ich bete sogar für noch eine tiefere Verbindung. A deeper relationship. Eine tiefere Beziehung. And from that place, Lord, of the Father's love. Und aus diesem Ort der Liebe des Vaters. Say, sing and play unto your power. Dass sie singen und spielen zu deiner Kraft. That they would dance unto your power. Dass sie tanzen in deiner that Kraft. They would flag unto your power. Dass sie mit den Flaggen tanzen in deiner Kraft. So right now in the name of Jesus, right now. Also jetzt deeper, im Namen deeper, Jesus, deeper, tiefer, tiefer. Deeper connection. Noch eine tiefere Verbindung. Going deeper, deeper, deeper. Wir gehen tiefer, tiefer, tiefer. Deeper relationship. Eine tiefere Beziehung. Deeper overflow. Ein tieferer Überfluss. Overflow. Überfluss. Overflow. Überfluss. Overflow. Überfluss. Overflow. Überfluss. Overflow. Überfluss. And if you could lift your hands. Und wenn ihr eure Hände heben würdet. And I just feel that the Lord is pouring out oil. Ich spüre einfach, wie der Herr Öl ausgießt. Fresh oil. Frisches Öl. Because some of you have been burning the wick. Weil manche sind wie ausgebrannt. Instead gewesen. Of burning the oil. Oder die haben nicht das Öl verbrannt. And you've been playing and singing and week after week coming to the altar. Und du hast gespielt und gesungen und bist jede Woche immer wieder zum Altar gekommen. And you feel like you've given your all. Und es hat sich angefühlt, als würdest du alles geben. Und du hast gesagt, Herr, wie kann ich noch mehr geben? Ich will mehr geben, aber ich habe nicht mehr. And he's saying today, I am filling your lampstand. Und er sagt zu dir, ich werde deine Lampe füllen. I am filling your lampstand with fresh oil, ich werde deine Lampe mit frischem so that Öl füllen, burn oil, dass du Öl zum and you will Verbrennen burn brighter hast than ever before. Und dass du heller brennen wirst als je zuvor. So receive the fresh oil. Also empfange dieses frische Öl. Ah, empfange. Empfange. Empfange frische Öl. Empfange das frische Öl. Yeah, come on, right now in Jesus' name. Jetzt in Jesu Namen. Fresh oil, fresh oil. Frisches Öl. From the throne of God. Das frische Öl vom no Thron Gottes. Burning the wick. Kein mehr verbrennen der Zweige. Overflow, Überfluss, overflow. Überfluss. Yeah. Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. So right now in Jesus' name. Also that jetzt you will in be Jesu Namen, dass du from a place of overflow. Aus einem Ort des Überflusses agierst. Du wirst nicht leer, sondern du wirst voll. Und du wirst überfließen mit frischem Öl. Also noch einmal, hebt eure Hände. Und empfangt. Gieß es aus, gieß es aus. So klingt das. So hört sich das an. Ich segne dich. Im Namen Jesus. Jesus. Im Namen Jesus. Jesus Namen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, seid ihr nicht dankbar für den Dienst von Steve Swanson an diesem Wochenende? Das ist doch wirklich der Hammer. Halleluja. So gewaltig. Amen. Dass Gott solche musikalischen Genies gleichzeitig in seiner Herrlichkeit gebraucht. Amen. Oft hast du im Leib Christi entweder das eine oder das andere. Du hast die musikalischen Genies, aber sie vertrauen auf ihre eigene Kraft und deswegen kriegen sie nicht die Herrlichkeit auf die Erde. Und dann hast du die anderen, die sind voll in der Herrlichkeit, aber vom musikalischen Genie sind sie weit entfernt. Und weißt du, wenn beides zusammenkommt, das ist der Hammer. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Jesus, für diese wunderbare Gabe. Danke für Steve Swanson. Yes. Halleluja. Thank you so much. Thank you so much. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, und jetzt habe ich Katie gebeten und gefragt, und sie hat es auch auf ihrem Herzen, dass sie diesen Mantel von Wunder und Seelenheilung, das ist ihr Mantel, ja, Seelenheilung und Wunder. Du sollst nicht die falsche Vorstellung haben, dass du, wenn sie jetzt für dich betet, dass du dann genau ihren Mantel hast und dann genauso dienst wie sie. Aber du empfängst etwas von ihrem Mantel, du empfängst etwas von ihrer Zuteilung. Wir glauben hier an Zuteilung. Ja, wir glauben hier an Zuteilung, ja, so wie es in der Apostelgeschichte ist, durch Handauflegung, aber auch durch Gebet, durch Zuspruch. Unser Mund ist unser Portal. Wir glauben, dass etwas übertragen wird. Und ich habe Katie gebeten, dass sie etwas von dem Mantel, der auf ihrem Leben liegt, einfach auf uns alle überträgt heute Morgen. Also wenn du das möchtest, dann einfach da, wo du bist, steh einfach auf. Ja, du kannst gerne auch so weit, wie du kannst, nach vorne kommen. Halleluja. Einfach aufstehen und einfach deine Hände ausstrecken, und ich übergebe an Katie. You can go. This is what the Lord says. Das sagt der Herr. You will work miracles. Ihr werdet Wunder wirken. Because the Lord needs you. Weil der Herr braucht euch. Stay hungry. Bleibt hungrig. Stay desperate. Bleibt verzweifelt. But also know with full assurance. Aber wisst auch in voller Sicherheit. That the Lord needs you. Dass der Herr euch braucht. To carry the mantle. Um diesen Mantel zu tragen. Of miracles. Der Wunder. You are a part of his army. Du bist ein Teil seiner Armee. You have all been called. Ihr seid alle berufen. To work the wonders. Um die Wunder zu wirken. That Christ paid for on the cross. Für die Christus am Kreuz bezahlt hat. Your hunger will be answered. Und dein Hunger wird beantwortet werden. Amen. Your desperate prayer to see the miraculous will manifest. Dein verzweifeltes Gebet, die Wunder zu sehen, wird beantwortet werden. You will lay hands on the sick and they will recover. Du wirst den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. You will deliver people of demons. Du wirst Leute von Dämonen befreien. The Lord says this. Der Herr sagt, dive deep. Tauche tief ein. Deeper. Noch tiefer. Than ever before. Tiefer als jemals zuvor. Into the secret place. In diesen Ort, an dem du ihn suchst. For an it den Geheimort. Is only. Weil für ihn allein. Out of that place. Nur aus diesem Ort. That the operation. Kannst du operieren. Of the miracles. In Wundern. And the deliverance. Und in Befreiung. Will become extraordinary. Und die Befreiung, die werden wunderbar werden. It is in that place. Und es ist an diesem Ort, that you will have your souls healed, dass deine Seele geheilt wird, so you can heal the souls of others. Dass du die Seelen von anderen heilen kannst. It is in that place, es ist an diesem Ort, that you will not only receive the power to do miracles, wo du nicht nur die Kraft empfangen wirst, Wunder zu tun, but the glory to do miracles, sondern auch die Herrlichkeit, um Wunder zu tun, and the administration of the miracles. Und auch diese Wunder zu verwalten zu können. Now you may not understand that. Das verstehst du vielleicht nicht. But there is an order to working a miracle. Aber es gibt eine Ordnung darin, wie man ein Wunder wirkt. If you try to work a miracle out of order, it will not happen. Und wenn du ein Wunder versuchst zu wirken in der falschen Ordnung, dann wird es nicht passieren. I have the mantle for administration of the order of the miracles. Und ich habe diesen Mantel von dieser Administration von solchen Wundern. I release. Ich setze das frei. To you now. Über dir jetzt. A supernatural download. Einen übernatürlichen Download. To show you. Um dir zu zeigen. The order. Die Ordnung, of how to work miracles. Um darauf, wie man Wunder wirkt. You will understand. Du wirst verstehen. The strategic. Das strategische. Order. Oder die strategische Ordnung. Of how to operate. Wie man es wirkt. In soul healing. In Seelenheilung. Deliverance. In Befreiung. And miracles. Und Wundern. Because you must heal people's souls first. Weil du musst zuerst die Seelen von den Menschen heilen. Then you can do the miracle, the deliverance. Und dann kannst du das Wunder und die Befreiung tun. Then you will see a miracle. Und dann wirst du das Wunder sehen. Did you hear what I said? Hast du gehört, was ich gesagt habe? You will get your souls healed. Du wirst deine Seele geheilt bekommen. Then you will heal the souls of the people first. Und dann wirst du die Seelen der Menschen heilen. So that then the demon has to go. Und weil dann muss der Dämon gehen. So then the miracle will happen. Und dann wird das Wunder passieren. There is an order to the miracles. Also da gibt's eine Ordnung für die Wunder. I release the understanding Und ich setze right da das Verständnis für frei Supernatural understanding Übernatürliches Verständnis of administration. Diese It is the mantle that I carry. Es ist der Mantel, now den ich trage. Carry, pull it down und jetzt clothe yourself zieh es runter right und kleide dich pull damit. It down and clothe yourself with zieh es right runter now. Und kleide dich damit. Pull it down and clothe yourself with zieh es right runter now. Und kleide dich pull damit. It down and clothe yourself with right zieh now. Es runter und kleide implant dich damit. It in your mind right now. Und pflanze es in deinen Verstand right now. Gerade jetzt. Right now. Gerade jetzt. Right now. Gerade jetzt. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Lass uns auch der Katie mal einen kräftigen Applaus geben. Wow. So ein Hammerdienst, ein Hammermantel. It was so wonderful this weekend with you. Thank you so, so much. Halleluja. So great. Oh, we love you, Katie. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Und dann lass uns auch nochmal einen ganz, ganz kräftigen Applaus geben für alle die, die dieses Wochenende möglich gemacht haben. Halleluja. Alle Dienste, Ordner, Technik, Video, Reinigungsdienst, Kinderbetreuung, Saaldienst, Kaffeedienst, all diese Dienste. Die, so viele waren daran beteiligt, dass dieses Wochenende möglich war. Lass uns, komm, ihr könnt nochmal einen Applaus geben, weil das ist wirklich für viele. Halleluja. Für all diese kostbaren Mitarbeiter. Halleluja. Okay. Halleluja. Halleluja. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du bist noch kein Mitarbeiter, aber du könntest in Zukunft einer sein. Dann fliegt jetzt der Brautstrauß zu dir. Halleluja. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ich möchte jetzt noch ein letztes Mal an diesem Wochenende, möchte ich dir wirklich die Gelegenheit geben zu säen und ich möchte dir die Gelegenheit geben zu säen in diesen Boden. Heute Morgen wirklich dieses Herrlichkeitszentrum. Und ich möchte dir gerne etwas vorlesen, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Wie von euch kennen den Propheten Haggai? Okay. Nicht persönlich, aber kenne ich jetzt auch nicht persönlich. Aber wie von euch kennen diese Stelle in Haggai? Ja, wenn du hier bei Glory Life länger als 2 Wochen bist, dann kennst du diese Stelle, wo es heißt Haggai 2, Vers 6 bis 9. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Wie von euch kennen diese Bibelstelle? Okay, wir haben da draußen im Foyer haben wir eine Herrlichkeitswand. Okay, jetzt gehen alle schnell aufs Klo, weil jetzt geht die Sammlung. Okay. Draußen ist diese Herrlichkeitswand, diese Goldwand. Und diese Goldwand hat dieses Motto, oder das ist von der christlichen Künstlerin gemacht. Und die Bibelstelle dazu, die an der Seite steht, ist Haggai 2, Vers 6 bis 9. Größer ist die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Aber jetzt pass auf, ganz interessant, der ganze Prophet Haggai spricht von diesem Bau dieses Hauses der größeren Herrlichkeit. Und wir haben heute Morgen davon gesprochen, von diesem Haus der größeren Herrlichkeit, von diesem Abbild des himmlischen Jerusalems hier auf der Erde, das hier auf der Erde sichtbar werden soll. Amen. Und im Kapitel 1 spricht der Prophet Haggai darüber, dass es die Zeit ist, dieses Haus zu bauen. Ja, Haggai 1, Vers 2 redet der Prophet Haggai sogar dem Volk ins Gewissen, weil das Volk sagt, hey, dass dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und dann heißt es, und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Und er sagt, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus, also das Haus Gottes, verödet daliegt? Mit anderen Worten, was sind eure Prioritäten? Ist deine Priorität dein eigenes Haus, dein eigenes Lebenshaus oder ist deine Priorität im Haus Gottes? Sagt der Prophet Haggai. Ja. Und dann sagt er, und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Und er sagt, ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus Gottes. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Mit anderen Worten, der Prophet Haggai ermahnt das Volk Israel damals und sagt zu ihnen, hey, wenn du willst, dass dein eigenes Haus gesegnet ist, wenn du willst, dass deine eigene Ernte reichlich ist, dann schau, dass genügend Vorrat im Haus Gottes ist. Dann schau, dass das Haus Gottes gefüllt ist. Dann schau zuerst nach dem Haus Gottes. Dann schau danach, dass du zuerst daran mitwirkst, dass das Haus Gottes gebaut wird. Mit deinen Gaben, ja, das sind deine geistlichen Gaben, das sind deine menschlichen Gaben, das sind deine zeitlichen Gaben und das sind auch deine finanziellen Gaben. Setz sein Haus an erste Stelle und alles andere wird dir zufallen. Als Irina und ich vor über 30 Jahren geheiratet haben, haben wir diesen Trauspruch in unseren Ring eingravieren lassen. Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Amen. Reich Gottes zuerst, Gott zuerst, sein Haus zuerst und alles andere wird uns hinzugegeben werden. Amen. Und es bezieht sich nicht nur auf Finanzen, sondern es bezieht sich auf alle Bereiche deines Lebens. Und heute Morgen möchte ich einfach, dass wir zusammen auch die Verheißungen Gottes proklamieren dafür, wenn wir sein Haus segnen. Ja, du findest diese eine der Verheißungen, findest du in Maleachi 3, Vers 23 ist es, glaube ich, ja, wo er über den Zehnten spricht, wo er sagt, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Der Zehnte ist nicht eine altbündische Sache. Ja, du findest ihn in Maleachi 3 sehr ausführlich erwähnt, aber du findest ihn auch im Neuen Testament erwähnt. Es ist ein geistliches Prinzip, genauso wie das Gesetz von Saat und Ernte. Wenn du dafür sorgst, dass Vorrat ist im Haus Gottes, dann wird dein eigenes Haus gesegnet sein. Und deswegen wollen wir heute Morgen, bevor wir geben, lass uns wirklich mit diesem Bewusstsein heute Morgen geben, wir wollen das Haus Gottes bauen. Wir wollen diese Priorität setzen. Wir wollen Gott an erste Stelle setzen. Ja, wir wollen nicht nach unserem eigenen Haus zuerst laufen, sondern wir wollen schauen, dass das Haus Gottes gefüllt ist. Und dann glauben wir, dass Gott unser Haus füllt. Amen. Also lass uns die Folie einblenden und dann lass uns gemeinsam proklamieren. Ja, zuerst proklamieren wir den Zehntengeber, dann proklamieren wir das Saatkorn. Ja, je nachdem, vielleicht gehörst du nicht zu Glory Life, dann gehört natürlich dein Zehnter in die Gemeinde, zu der du gehörst. Aber du kannst es trotzdem proklamieren, weil du ein Zehntengeber bist. Und wenn du aber eben hier jetzt heute Morgen bist und du gehst in eine andere Gemeinde und gibst dort deinen Zehnten, dann kannst du hier trotzdem ein Saatkorn säen. Und deswegen wollen wir auch die Verheißung Gottes für die Saatkörner proklamieren, so wie sie in der Bibel aufgeschrieben sind. Also lasst uns zusammen das sprechen von oben ab. Als Zehntengeber proklamiere ich heute, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinem Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Und als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich, ich sähe hiermit finanzielles Saatgut in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen. 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben, geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Sag ich, glaube es, so ist es. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, gib Jesus die Ehre für seine Verheißung. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Also ist es nicht interessant, dass Haggai 2, als Gott von diesem Haus der größeren Herrlichkeit spricht, im selben Atemzug sagt, Haggai 2, Vers 8, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Also wenn dem Vater alles Gold und alles Silber gehört, was müssen wir uns sorgen, wenn wir uns um das Haus seiner größeren Herrlichkeit kümmern? Wenn wir da involviert sind, wenn wir Teilhaber sind. Weißt du, das ist wie ein Aktionär. Weißt du, wenn du Aktionär bist bei einer Firma, die immer aufwärts geht, dann bist du ein guter Aktionär, oder? Ich meine, die Firma gibt es nicht hier auf dieser Erde, die immer aufwärts geht. Du hättest sie gern, wenn du ein Aktionär bist, aber die gibt es nicht. Aber ich sage dir, es gibt sie doch. Es ist nämlich die Firma Gottes. Es ist das Reich Gottes. Es ist sein Haus der größeren Herrlichkeit. Es ist das Projekt Tempelbau. Amen. Wenn du in dieses Projekt investierst und kontinuierlich investierst und dranbleibst und da hinein säst, wenn du da ein Teilhaber bist mit deinen finanziellen und auch deinen zeitlichen und kräftemäßigen Gaben, dann werden die Aktien immer steigen, weil das Reich Gottes immer aufwärts geht und nicht hinunter sinkt. Amen. Halleluja. Jetzt frag den Heiligen Geist, was soll ich heute Morgen säen, was soll ich geben, deinen Zehnten oder ein Saatkorn, wie auch immer der Heilige Geist dich leitet. Einfach, wir werden jetzt hier die Eimer durchgeben und du kannst entweder in bar geben oder du hast die Möglichkeit, unter deinem Stuhl dir eine Verpflichtungserklärung zu schnappen, die auszufüllen. Die eine Hälfte nimmst du mit nach Hause, die andere Hälfte wirfst du in den Eimer rein, die Hälfte mit der Kontonummer nimmst du mit nach Hause und überweist einfach in den nächsten Tagen. Wenn du eine Spendenbescheinigung möchtest am Ende des Jahres, dann musst du uns deine Adresse angeben bei der ersten Überweisung, die du tätigst, und dann bekommst du Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung und da ist es auch von der Steuer absetzbar. Okay, also hier vor Ort hast du die Möglichkeit, jetzt in die Eimer zu geben. Über Livestream werden jetzt die Infos eingeblendet. Bitte blende die Infos ein, was über Livestream möglich ist. Da könnt ihr per Überweisung als erstes geben. Bitte blende das ein, Überweisung. Dann ist die Möglichkeit PayPal und dann ist die Möglichkeit Kreditkarte über unsere Homepage. Also tu das, was er dir zeigt.